un'ora dopo che non cominciamo qui. Punto primo. Punto secondo, domani sera Don Roger terrà aperto per noi il museo del Duomo e ci farà, con la competenza che noi tutti gli riconosciamo, ci farà da guida nei tesori non pochi e non piccoli che egli conserva. Quindi prendete nota di questi due appuntamenti. Domani alle 4, seduta, diciamo così, del seminario alla biblioteca, e nella sera, nell'ora che stabiliremo, Don Roger, che ora dobbiamo... Lascio decidere a lui. Ecco, allora magari domani, in relazione alla fine, all'ora finale, all'ora conclusiva del nostro seminario, stabiliamo insieme, come del resto cerchiamo di fare. Mi pare o prima di cena. Sì. Cioè, prima di cena o dopo di cena? Prima di cena, sì. Prima di cena, se cominciamo alle 4, poi bisogna vedere questi codici, bisogna sentire l'illustrazione e la parola dei nostri colleghi. Ho l'impressione che prima di cena sia un po' difficile, a meno di andare a cenare molto tardi, per me va benissimo. Quindi comunque decideremo insieme. Ecco. Allora, continuando il nostro lavoro, cioè questo che voi avete seguito finora, questo dialogo che è nello stesso tempo via via precisazione di rapporti fra il mondo culturale umanistico italiano e quello del mondo tedesco, abbiamo oggi un argomento dei più interessanti perché intorno ad un personaggio che, diciamo così, è universalmente noto, il Lorenzo Valla, di cui abbiamo già più volte sentito il nome. Ne abbiamo sentito il nome come grammatico a proposito dei sei libri delle eleganze della lingua latina e qual è stato il suo atteggiamento verso il mondo culturale del Medioevo. Ne abbiamo poi emerso il suo nome ogni tanto ieri, ma oggi viene affrontato, diciamo così, di petto dal dottor Setz, Wolfram Setz, che ci parlerà questa mattina di Lorenzo Valla, Unter Deutsche Humanismus. Io non gli voglio rubare altro tempo, avete già qui dei testi che ci accompagneranno nel corso del nostro lavoro, e l'unica cosa che io mi raccomando, ma ieri non c'è stato bisogno di raccomandare niente perché il discorso, la discussione è esplosa addirittura più volte, l'unica cosa che io vi raccomando è che alla lezione del dottor Setz segua anche una non meno interessante e spero fruttuosa discussione. Prego. Ich hoffe, dass es zu dieser Diskussion kommen kann, dass Sie im Rahmen des Gesamtthemas nicht allzu enttäuscht sind. Denn das Thema, das auf dem Programm steht, Lorenzo Valla und der deutsche Humanismus, ist viel zu umfassend formuliert, als dass ein Einzelner und vor allem als dass ich dem gerecht werden könnte. Und ich hoffe auf Ihr Einverständnis. Es bleibt Ihnen ja gar nichts anderes übrig, wenn ich mich im Folgenden darauf beschränke, mich näher mit einer Schrift Wallers zu befassen. Die ist bei den Zetteln, die ich Ihnen ausgeteilt habe, oben angegeben. Seine Schrift gegen die konstantinische Schenkung, De falso credita et emendita Constantini donationem. Es soll also nicht von den Eleganzien die Rede sein, die ja mehr sind als nur eine Grammatik, kein Lehrbuch, sondern die besonderer Weise, in programmatischer Weise Zeugnis ablegen, wie sich Valla über Jahrzehnte hinweg mit den antiken Autoren bis hin zu den Juristen beschäftigt hat, die man als sein eigentliches Lebenswerk ansprechen könnte, zu deren Veröffentlichung er sich ja erst sehr spät und nur sehr schwer auf Drängen seiner Freunde entschlossen hat. Ein Werk, das thematisch manches schon andeutet, was er an anderer Stelle dann ausführlicher ausführt, Ein Beispiel nur die Boethius-Kritik. Und das inhaltlich auch in sehr vielen Einzelheiten mit den anderen Werken verzahnt ist, es ist einfach das pädagogische Anliegen Wallers, wenn sich der Anlass wiederholt, irgendeine Belehrung anzubringen, etwas zurechtzurücken, richtigzustellen, dann wiederholt er auch gerne seine Belehrungen. Und Spuren dieser pädagogischen Intention finden sich auch in dieser Schrift. Wir sind bei den Eleganzien, was den Überblick über die Überlieferung angeht, ja noch am Anfang. Wir wissen zwar, dass Dutzende von Handschriften und man könnte fast sagen Hunderte von Drucken vorhanden sind, aber noch niemand hat eigentlich die verschiedenen Fassungen, die verschiedenen Bearbeitungen untersucht. Denn nicht nur in ihrem Original, wie immer man das umschreiben möchte, sind diese Eleganzien wirksam geworden. Sie mussten, weil sie eben nicht für den Unterricht vor allem gedacht waren, bearbeitet werden. Und solche Bearbeitungen stammen aus dem deutschen Raum, etwa von Jakob Wimpeling oder Erasmus, wobei Erasmus wiederum erleben musste, dass diese seine Bearbeitung erfolgreicher war als manches seiner eigenen Werke. Und wenn der Name Erasmus fällt, dann wäre das eigentlich das Zentrum für einen Vortrag über Lorenzo Valla und den deutschen Humanismus, denn es gibt keinen wirksameren Nachfolger Wallers als Erasmus. Man hat sogar schon mal formuliert, dass in den Jugendschriften Erasmus kein humanistischer, kein philologischer Gedanke vorkommt, der nicht schon von Lorenzo Valla formuliert worden sei. Bei Erasmus wäre kurz zu erinnern daran, dass er ein anderes Werk Lorenzo Vallas veröffentlicht hat, die Anmerkungen zum Neuen Testament, und damit tatsächlich erst hat wirksam werden lassen, bis hin zu der Äußerlichkeit, dass wir eben unter dem von Erasmus gewählten Titel dieses Werk zu bezeichnen pflegen. Und erst jetzt seit kurzem, seitdem die erste Fassung, die Erasmus nicht kannte, veröffentlicht ist, deutlich wissen, dass der von Waller gewählte Titel etwas anders lautete. Waller hat immer sehr sprechende, sehr bildreiche Titel. Er sprach nämlich von der Collatio Novi Testamenti cum Graeca Veritate. Und es soll auch nicht die Rede sein von den philosophischen Schriften von De Voluptate und den Dialectica Disputationis. Doch nachdem ich aufgezählt habe, wovon ich nicht reden will, weil ich einfach dazu nicht kompetent bin. Nun, der Sprung zu dieser kleinen Schrift, De falso credita et ementita Constantini Donatione, aus dem Jahr 1440. Es ist gemessen an dem Gesamtwerk Wallers und im Vergleich gesehen zu den großen, eben nur genannten Werken, ein Gelegenheitswerk, ein Nebenprodukt, verfasst sicherlich nur in kurzer Zeit und aus einem aktuellen Anlass, der noch zu nennen sein wird. Und trotzdem hat dieses Nebenprodukt, dieses Gelegenheitswerk, weitgehend das Urteil über Waller mitbestimmt. Es ist sogar zu beobachten, dass in sehr vielen Handbüchern Waller nur erwähnt wird als Verfasser dieser Schrift. Das heißt, als derjenige, der die Überlieferung von der konstantinischen Schenkung, also den Bericht, dass Kaiser Konstantin aus Dankbarkeit für die Heilung von der Lepra dem Papst Silvester neben sehr vielen einzelnen Geschenken und Vorrechten auch die Herrschaft über das westliche Reich abgetreten hat, der also diese Überlieferung, diese Erzählung als eine Legende oder, um Wallers Ausdruck zu gebrauchen, als Fabula erwiesen hat. Lorenzo Valla stand 1440 im Dienst des Königs Alfonso von Sizilien, der sich seinerseits um die Eroberung des Königreichs Neapel bemühte und gegen einen Kontrahenten aus dem Hause Anjou antreten musste. Dieser wiederum hatte die Unterstützung des Papstes. Und so stand Valla, wenn man so will, zwischen König Alfonso und Papst Eugen IV. Und diese Konstellation war vielen Beurteilern dieser Schrift schon genug, Hinweis genug, sie abzutun als ein politisches Pamphlet, eine politische Flugschrift. Ein Werk also geschrieben pro Alfonso, contra Eugen, gegen das Papsttum überhaupt. Und man kann heute noch zitieren, was 1859 Georg Voigt in seinem Buch über die Wiederbelebung des klassischen Altertums geschrieben hat. Da heißt es nämlich als Kennzeichnung dieses Werkes: So ist es kaum zu bezweifeln, dass Waller im unmittelbaren Auftrag des Königs schrieb. Denn dass nicht der ernste Geist der Wissenschaft ihn antrieb, zeigt schon der heftige Ton, mit dem er gleich in der Einleitung gegen die Päpste im Allgemeinen losfährt, dann Papst Eugen als Tyrannen und Kardinal Vitelleschi als einen Bluthund schmäht. Die gelehrte Forschung war ihm nicht der Zweck, sondern nur das Kampfmittel. Und mehr als eine kritische Untersuchung der alten Schenkungstradition reizte den Gegner die drohende Deklamation gegen das moderne, simonistische und verweltlichte Papsttum, dem er einen förmlichen Krieg ankündigt. Damit stimmte er in den verhassten Ton ein, mit dem die Konzilredner im Basler Dom den italienischen Papat angriffen. Und Ähnliches ließe sich aus den Standardwerken von Gregorovius und Pastor hier anfügen. Diese Beurteilung nun ist über mehr als 100 Jahre bis heute vorherrschend geblieben. Das gilt für die Monographie von Gaeta von 1955, der am Anfang der jüngeren, sehr intensiven Beschäftigung mit Waller steht. Das gilt für das sehr materialreiche Werk von Voigt. Und das gilt letztlich auch, wenn nicht in dieser Zuspitzung, für die jüngste Monographie über Waller von Di Napoli. Voigt hat sogar diese politische Einordnung des Werkes in besonderer Weise zugespitzt. Er setzt nämlich einmal die Schrift in Beziehung zu Instruktionen, die der König 1437 seinem Botschafter an den Papst mitgegeben hat. Und er sieht inhaltlich die gleiche Grundlage, nur das eine sei sozusagen das Produkt der Kanzlei, das andere das Produkt eines Humanisten. Und zweitens glaubt er, die Abfassungszeit auch politisch genau bestimmen zu können. Er sagt nämlich, Papst Eugen hat sich im April 1440 dazu entschlossen, den Gegner Alfonsus aus dem Hause Anjou auch militärisch zu unterstützen. Und dieser Entschluss des Papstes sei der Anlass gewesen für Waller, in Klammern im Auftrag des Königs, diese Schrift gegen die konstantinische Schenkung, diese Schrift gegen den Papst Eugen und gegen das Papsttum überhaupt zu verfassen. Nun, dieses Urteil kann meiner Meinung nach nur fällen, wer das Werk Wallers auf einige Sätze in der Einleitung und in der Peroratio reduziert, wie es auch von Voigt schon getan wurde, und wer von ihrem eigentlichen Inhalt keine Kenntnis nimmt. Und deshalb habe ich Ihnen auf dem ersten Zettel die Gliederung gegeben, die Lorenzo Waller selbst in der Einleitung den nachfolgenden Ausführungen voranstellt. Ich will sie nicht im Einzelnen vortragen und übersetzen, sondern sie nur darauf hinweisen, dass es hier um 6 Kapitel geht, 6 Abschnitte, die er unterteilt haben will. In Zeile 6 Primum, 9 Secundo, 11 Tertio, 13 Quarto, 16 Preteria, 20 Postremum. Diese 6 Abschnitte kann man zusammenfassen, zumindest die ersten 3. Und es geht in diesen ersten 3 Abschnitten, wenn man so will, um den Nachweis der historischen Unwahrscheinlichkeit dessen, was in der konstantinischen Schenkung behauptet wird. Es geht um den Nachweis, dass eine solche Schenkung gar nicht stattgefunden hat und auch gar nicht hat stattfinden können. Die erste Argumentation, Zeile 6, Primum, richtet sich auf das Wesen des kaiserlichen und päpstlichen Amtes und Konstantin und Silvester als Vertreter dieses Amtes, die dadurch weder willens noch in der Lage gewesen wären, eine solche Transaktion, denn im Mittelpunkt geht es ja immer um die Übertragung der Herrschaft, das andere spielt nicht die bedeutende Rolle, die also eine solche Herrschaftsübertragung hätten durchführen wollen oder auch nur hätten durchführen können. Das Zweite, selbst wenn man diese allgemeine Charakterisierung der Aufgaben des Papstes und des Kaisers nicht akzeptiert, gibt es für diesen speziellen Fall keinen Beleg über den durchgeführten Herrschaftswechsel, also keinen Beleg, dass der Kaiser geschenkt hat, die Herrschaft abgetreten hat, und keinen Beleg, dass Silvester seinerseits das Ganze akzeptiert hat. Die dritte Argumentation in diesem Komplex, der Hinweis darauf, dass es eine Schenkung des Kaisers Konstantins gegeben hat, aber nicht an Silvester, sondern an einen anderen, an einen früheren Papst, Zeile 12, Priori Pontifici, und damit ist Melchiades gemeint. Und diese Schenkung sei zudem unabhängig von der Taufe, die ja bei der Schenkung an Silvester immer betont wird, sie sei nämlich vor der Taufe geschehen, und sie sei vom Umfang her sehr viel bescheidener ausgefallen als das, was im Verhältnis zu Silvester behauptet wird. Das sind drei Argumentationsreihen, die vorausgeschickt werden. Das Ganze ist an sich schon unwahrscheinlich, was in der Urkunde behauptet wird. Und dann kommt als zentrales Stück die Auseinandersetzung mit der Urkunde selbst. Vom Umfang her gesehen ist es die Hälfte des gesamten Werkes, das sich philologisch mit dem Wortlaut der Urkunde befasst. Wortlaut der Urkunde heißt in diesem Fall wohlgemerkt nur der Wortlaut, der im Dekret Gratians, also in dem kirchlichen Rechtsbuch, überliefert ist. Und nachdem mit der Untersuchung der Urkunde wiederum die Unmöglichkeit, die Unsinnigkeit erwiesen worden ist, folgen noch zwei Argumente, um das Ganze abzurunden. Er setzt sich nämlich in den Abschnitten 5 und 6 auseinander mit Ansprüchen, die auch nach dem Erweis der Fälschung noch vorgebracht werden könnten. Das erste Argument dabei ist, die Schenkung Konstantins haben spätere Kaiser bestätigt und wiederholt. Und die zweite Argumentation geht darauf hinaus, dass allein schon wegen der verstrichenen Jahrhunderte aus der Verjährung manches Recht beansprucht werden könnte. Und es folgt dann eben nochmal zusammenfassend ein Appell an die Päpste, sich auf ihr eigentliches Amt zu besinnen. Wenn aber nun in einer so umfassenden Weise und, wie man wohl zugeben wird, auch didaktisch angelegten Weise eine Untersuchung der Urkunde gegeben wird, warum dann überhaupt die Ausfälle gegen die Päpste? Denn dass es solche Sätze gibt in dieser Schrift, das wird niemand wegdiskutieren wollen, auch wenn sie vom Umfang her nicht so gewichtig sind. Ich will nur zwei Erklärungsmöglichkeiten herausgreifen. Zunächst einmal ist zu betonen, dass Waller in einer ganz übersteigerten Weise sich immer als Kämpfer für die Wahrheit sieht. Er will Irrtümer aufdecken, er will falsche Autoritäten bloßstellen. Und da gibt es zu dieser Schrift eine Parallele, die die Einstellung Wallers und die Beurteilung Wallers verdeutlichen kann. Er hat nämlich 1442 nach der Eroberung von Neapel einen Appell an seinen König gerichtet, an König Alfonso, in der Form eines Briefes, in dem er den König auffordert, das neu eroberte Königreich richtig zu benennen. Es geht darum, dass er sich gegen die Benennung oder gegen den Ausdruck Regnum Utriusque Sicilie richtet. Auch da weist er nach, dass das im Grunde eine sprachliche Verderbnis ist und dass es unsinnig ist, von einem Regnum Utriusque Sicilie zu sprechen. Und er gibt zu, dass es so scheinen könnte, als wäre es nur eine grammatische, eine sprachliche Frage, die eigentlich so viel Aufhebens gar nicht wert wäre. Aber im weiteren Verlauf seiner Argumentation wird eben diese grammatische Frage zu einer, wie er es formuliert, Materia Certaminum. Er führt nämlich aus, dass die falsche Benennung des Königreiches oder die Redeweise von einem Regnum Utriusque Siciliae mit der Anlass war für kämpferische, kriegerische Auseinandersetzungen durch Jahrhunderte. Eine rein sprachliche, grammatische Erscheinung wird also in der Sicht Wallers und in seiner Interpretation zu etwas Geschichtswirksamen. Und das Gleiche, der gleiche Aspekt findet sich auch bei der Beurteilung der konstantinischen Schenkung. Wenn er bei der Bezeichnung des Königreichs von einer Materia Certaminum spricht und den König bei allem Lob, das er ihm zollt, beschwört, doch hier auf den Rat Wallers zu hören, so spricht er bei der konstantinischen Schenkung von einer, ganz parallel, von einer Materia Peccandi. Denn diese konstantinische Schenkung ist ja nicht nur eine fromme Erzählung, vielfach überliefert, die man glauben kann oder nicht. Diese konstantinische Schenkung hat ja Eingang gefunden in das päpstliche Rechtsbuch, in das Dekret Gratians. Und das ist eigentlich der springende Punkt, der für Waller auch Anlass war, sich damit auseinanderzusetzen. Er kümmert sich nicht um die reiche Überlieferung, er kümmert sich nicht um die verschiedenen Fassungen, er kümmert sich auch nicht um die verschiedenen Fassungen der Urkunde selbst, dieses Constitutum Constantini, sondern ihm geht es nur um den Text, der im Dekret Gratians überliefert ist, und das ist im Verhältnis zum Constitutum nur die zweite Hälfte, die Donatio. Denn damit ist sozusagen diese Fälschung offiziell von der Kirche, vom Papsttum akzeptiert worden. Sie ist wirksam geworden. Sie hat sozusagen das Bewusstsein auch der Päpste mitgeprägt, ist damit zu einem Anlass für falsches Verhalten geworden, zu einem Ausgangspunkt für eine Fehlentwicklung in der Kirche. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite, zu dem zweiten ein kurzes Zitat aus der Schrift selbst. Da heißt es nämlich: Ist es wohl eine ehrenhafte Entschuldigung für einen Irrtum, wenn man sich die Wahrheit, die offen dargelegt worden ist, nicht zu eigen machen will, weil einige große Männer anders gedacht haben. Groß, sage ich, der Würde nach, nicht der Weisheit und nicht der Tugend. Woher weißt du denn, ob jene, denen du folgst, wenn sie dasselbe gehört hätten wie du, bei ihrer Ansicht geblieben wären oder nicht doch davon abgerückt wären? Waller hat den optimistischen Grundsatz vertreten, dass die Wahrheit sich durchsetzen werde. Formulierungen, die sich in allen seinen Werken finden, auch hier mehrfach, auch in Schriften, auch in Briefen, in denen er sich dazu äußert. Und in diesem Falle nun, im Fall der konstantinischen Schenkung, war ja in der Tat die Wahrheit schon dargelegt worden. Denn Waller ist nicht der Erste, der den Nachweis erbringt, dass sich hier um eine Fälschung handelt. Die Ansätze im Mittelalter können hier außer Acht bleiben, aber hinzuweisen ist, dass 1433 Nikolaus von Kuhn in seiner Concordantia Catholica eben diesen Nachweis erbracht hat. Nicht in der übersteigerten Form wie Waller, nicht mit diesen weitreichenden Folgerungen, aber doch in einer sehr umfassenden und einer sehr soliden Art hat er durch Textvergleich der Überlieferung gezeigt, dass das Constitutum Constantini apokryph ist, eine Fälschung ist. Und diese 1433 offengelegte Wahrheit ist sozusagen von den Päpsten nicht akzeptiert worden. Und das ist ein Anlass mit für die Heftigkeit Wallers. Die Päpste waren bei ihrer Meinung, das heißt bei der Verwendung des Constitutum Constantini geblieben, und zwar, und damit kommen wir zu dem Punkt, wo ich die Entstehung dieser Schrift ansiedeln möchte, und zwar beim Konzil von Florenz. Dort hat man unter anderem zur Verteidigung oder zur Erklärung, zur Stützung des päpstlichen Primats auch zurückgegriffen auf die konstantinische Schenkung, die dort verlesen wurde, die übersetzt wurde. Und ich bin der Meinung, dass diese Verwertung einer schon als solche erkannten und nachgewiesenen Fälschung auf einem Konzil von päpstlicher Seite sehr wohl für Waller Anlass genug sein konnte, ja Anlass sein musste, jetzt noch einmal auf seine Art und Weise diesen Nachweis zu erbringen. Die Verbindungen zum Konzil sind da. Ich muss ergänzen, dass Waller bei sehr vielen Schriften die Entstehung angibt. Er spricht von irgendwelchen Diskussionen, die er gehabt hat, nennt sogar den Anlass und dann kommt sozusagen nachträglich stilisiert ein solches Streitgespräch. In diesem Falle gibt er selbst über den Anlass zur Abfassung keinerlei Auskunft. Und aus der Schrift selbst können Sie das auch nicht entnehmen, da ist von dem Konzil in Florenz mit keinem Wort die Rede. Aber zu den Teilnehmern bei dem Konzil gehörte Giovanni Tortelli, der wohl engste Freund Wallers. Und eine Stelle aus dem Briefwechsel zeigt, dass sich die beiden offensichtlich über die strittigen Fragen, über die Diskussion auf dem Konzil in ihren Briefen unterhalten haben. Ich erinnere auch daran, dass ja in seinen Dialektikae Disputationis sich ein Abschnitt über das Filioque findet. Auch das war ein Streitpunkt, ein Diskussionspunkt auf dem Konzil in Florenz. Er hat also die Diskussion direkt oder indirekt über Giovanni Tortelli sehr wohl gekannt, sehr wohl verfolgt. Er wird also gewusst haben, dass dort das Constitutum Constantini in dieser Form verwendet worden ist. Und schließlich ist es dann auch wohl kein Zufall, dass er dieses Werk eben an Giovanni Tortelli schickte, als es fertig war. Und das ist der zweite Text, den ich Ihnen auf dem ersten Blatt abgezogen habe, der Brief an Giovanni Tortelli vom 25. Mai 1440. Einmal ist interessant der Empfänger, obwohl ich zur Abschwächung dieses Arguments natürlich anführen muss, dass er Giovanni Tortelli sehr viele Werke gewidmet hat und dass er mit Giovanni Tortelli auch in Bezug auf andere Werke in sehr regem literarischen Austausch stand. Das geht ja sogar so weit, dass er eine Passage aus seiner Geschichte Ferdinands Giovanni Tortelli überlassen hat für sein Werk De Orthographia. Er hat in dieser Geschichte Ferdinands einen Abschnitt, wo er sich rechtfertigt, dass man für neue Sachen auch neue Begriffe verwendet, sich also dagegen wendet, dass man Erfindungen, die nach der Antike gemacht worden sind, versucht mit klassischen Begriffen zu benennen. Und diesen Abschnitt hat er aus der Geschichte Ferdinands, wo er ja nun wahrhaftig nicht den günstigsten Platz hatte, herausgelöst und Giovanni Tortelli überlassen. Und es hat eben Eingang gefunden in dessen Werk und ist kürzlich von einem Erforscher der Geschichte der Naturwissenschaften sehr eindrücklich und eindringlich behandelt worden, nur dass das Ganze eben nicht auf Tortelli, sondern eben auf Waller zu münzen ist. Nun, an diesem Brief ist interessant, dass von der politischen Konstellation, also von der Zeitlage um 1440, überhaupt nicht die Rede ist. Sondern er schickt ihm ein kleines Werk, das er kennzeichnet als Res Canonici Juris und Theologie, et contra omnis canonistas ad quo omnes theologus. Und er, ganz wie in einem literarischen Austausch, bittet er also Tortelli, er möge das Werk anderen zeigen, wenn er mit ihm einer Meinung ist, si me cum sentiges opus ali ostendis, si minus in quo dissentis ad meris privas, wenn er nicht mit ihm übereinstimmt, dann solle er ihm das schreiben. Das ist ein Austausch über ein literarisches Werk oder in unserem Terminus ein humanistisches Werk. Und die Kennzeichnung hat mit Politik gar nichts zu tun, wohl aber mit der Kanonistik, mit der Theologie. Und ich füge eine andere Stelle hinzu, unter B, zeitlich etwas später liegend, nur um darauf hinzuweisen, wie Waller selbst sein Werk bezeichnet. Er spricht dort nämlich von einer Oratio qua nihil magis oratorium scripsi. Wenn man das jetzt zusammennimmt, dann gewinnt man drei Stichworte, nämlich opus oratorium, res canonici juris und res theologiae, drei Stichworte, die sehr wohl geeignet sind, dieses Werk zu interpretieren, und zwar erschließend zu interpretieren im Sinne Wallers, im Sinne dessen, was er damit erreichen wollte. In der Wertigkeit muss man beginnen mit der Charakterisierung Opus Oratorium. Das Ideal des Redners, des Vir Bonus Dicendi Feritus, hat Waller von Quintilian übernommen. Quintilian, den er nach eigenem Bekenntnis auswendig kannte, den er immer wieder zitiert, von dem er sogar ganze Abschnitte in seiner Dialektik übernommen hat. Und in einer Causa Publica oder in einer Causa Caesarea, wie er diesen Fall kennzeichnet, ist natürlich der Redner zu besonderem Einsatz verpflichtet. Man sollte deshalb, das nur in Parathese hinzugefügt, nicht mehr bei diesem Werk von einer Deklamatio sprechen. Dieser Zusatz Deklamatio hinter dem Titel stammt nicht von Waller, sondern erst von Hutten. Waller hätte sicherlich sein Werk nicht als Deklamatio bezeichnet, denn das würde ja zu sehr den fiktiven Fall, den Übungscharakter, die Schulrede kennzeichnen. Er wendet sich, wenn auch in einer fiktiven Szene, doch ganz konkret an die Fürsten, an die Päpste, an den Fälscher selbst, letztlich sogar an alle Christen, die aufgefordert sind, diesen Sachverhalt mit zu entscheiden. So kann man seine Schrift, die wir eben inhaltlich gegliedert haben, nach dem, was Waller selbst formuliert, auch gliedern mit dem Termini der rhetorischen Technik. Da ist zunächst einmal die Einleitung, das Exordium, das den Leser oder Hörer aufmerksam machen soll und in dem Waller besonders von seiner Verpflichtung zur Kritik redet. Der Sachverhalt als solcher, die Causa Publica, fordert den Einsatz des Redners. Er ist verpflichtet, die Kritik zu üben, die sachlich geboten ist. Und er darf sich auch nicht abschrecken lassen, wenn Gefahr in seiner überspitzten Formulierung für Leib und Leben droht. Das ist das Exordium, dann käme die Narratio. Als Narratio könnte man bezeichnen die drei Abschnitte über den historischen Hintergrund, der Nachweis über die historische Unwahrscheinlichkeit dessen, was in der Schenkung behauptet wird. Und dann kommt die eigentliche Argumentatio, die sich in ihrem ersten Teil in der Probatio mit der Überlieferung und mit dem Wortlaut der Urkunde befasst und dann in einem zweiten Teil in der Refutatio die Argumente, die sozusagen ergänzend noch vorgebracht werden, gerade wegen der Verjährung, wegen der Schenkung späterer Kaiser, zurückweist. Und schließlich am Schluss die Peroratio. Und gerade zu dieser Peroratio hat Quintilian das Gebot oder die Erlaubnis gegeben, totos eloquentiae apparire fontes, also zu zeigen, was man denn wohl mit seiner Eloquenz alles kann. Und das tut Waller. Und so ist die Heftigkeit der Formulierungen gerade in diesem Schlussabschnitt auch, andere Möglichkeiten wurden schon angedeutet, auch unter diesem rein formalen Aspekt zu betrachten und zu bewerten, dass eben hier das Gebot, das entsprechende Gebot an den Rhetor ergangen ist. Die zweite Formulierung, dass es sich um eine Sache des kanonischen Rechts handle, ist ohne weiteres einleuchtend, wenn ich noch einmal daran erinnere, dass er sich ja auseinandersetzt mit der Überlieferung im Dekret Gratians. Das ist eben nicht eine Überlieferung unter vielen, sondern das ist die offizielle Anerkennung durch die Kirche. Er hat die Juristen ja sehr heftig kritisiert, vor allen Dingen wegen ihrer Sprache. Er ist immer wieder zurückgegangen auf die altrömischen Juristen. Und er hat sich aber auch selber um eine sehr intensive Kenntnis des Rechts bemüht, sowohl des weltlichen als auch des kanonischen Rechts. Und so finden sich in dieser Schrift, das will ich im Einzelnen nicht darlegen, auch juristische Argumentationen, aber allerdings in einer verdeckten Weise, so dass sie bisher gar nicht entsprechend gewürdigt worden ist. Es ist das Argumentieren mit juristischen Begriffen. Da ist beispielsweise die Rede von der Rolle des Beneficium, von der Prescriptio, von der Ignorantia juris et facti, von der Possessio male fidei und von der Revocatio in servitutem. Aber er argumentiert mit den juristischen Termini und dem, was sie bedeuten. Er argumentiert aber nicht mit juristischen Autoritäten. Er führt also weder die Stellen an, noch die, was die berühmten Rechtslehrer dazu gesagt haben. Und das mag natürlich in der späteren Diskussion gerade bei den Juristen seine Position geschwächt haben. Und zum letzten Stichwort kurz, dass es sich um eine Sache der Theologie handle. Auch das ist ohne weiteres einleuchtend, denn es geht ja letztlich um die Rolle des Papsttums, um den Auftrag dieses Amtes in der Gesamtheit der Kirche. Man hat früher sehr viel davon gesprochen, dass Waller ein extremer Vertreter des antiklerikalen Humanismus sei, dass seine Gedanken bis in die Nähe der Häresie gingen und was dergleichen Dinge mehr ist, dass er vor allen Dingen gegen das Papsttum wettere. Und meistens hat man sich dann eben auf diese Schrift bezogen. Nun, wenn man genauer hinsieht, wird man das alles nicht aufrechterhalten können, denn an dem Papsttum rüttelt er nicht. Die Rolle des Papsttums wird ihm von ihm voll bejaht, bis eben auf diesen einen Punkt die weltliche Herrschaft. Der Nachweis des christlichen Auftrags an den Papst, an das Papsttum, lässt er in dieser Schrift Papst Silvester selbst führen, den er als einen der Redner in diesem Tribunal einführt und der mit einer Fülle von Zitaten aus der Bibel diesen Auftrag zu umschreiben hat. Und man muss auch hinzufügen, dass er sich sehr gegen Legenden aller Art gewandt hat. In dieser Widerlegung der konstantinischen Schenkung sozusagen, der berühmtesten, der weitreichendsten Fälschung und Legende, spricht er auch andere an, etwa die Weissagung der Sibylle an Augustus oder die Drachenerzählung im Buch Daniel oder beispielsweise, auch dafür ist Waller das erste Zeugnis, der apokryphe Brief, der sogenannte Lentulus-Brief, eine Erzählung von der, wo das Aussehen Christi geschildert wird, und das erst im 15. Jahrhundert, also kurz vor Wallers Zeit, Briefform bekommen hat, und zwar von einem allerdings nicht näher bekannten humanistischen Kollegen. Wir sind mit diesen Ausführungen, mit dieser Charakterisierung, die Waller selbst gegeben hat, und die allerdings tragbar ist, die ein tragfähiges Gerüst gibt für die Interpretation, sehr weit entfernt von dem, was man unter politischen Aspekten dazu glaubte, sagen zu müssen. Und um das Ganze abzurunden, fragt man nach der Entstehungszeit und nach den Spuren, die dieses Jahr 1440 in der Schrift hinterlassen hat, dann ist man ziemlich enttäuscht. Es gibt nur Angaben sozusagen am Rande, zufällige Angaben, die eine Datierung erlauben. Da ist beispielsweise von der Flucht Eugens aus Rom von 1434 die Rede und es wird gesagt, das fand vor knapp 6 Jahren statt und es ist davon die Rede, dass dieser erwähnte Kardinal Vitelleschi ums Leben gekommen sei. Aus diesen Daten, die als solche gar nicht genannt werden, die man aber natürlich sich zusammensuchen kann, die man dann verbinden kann, kommt man auf die Abfassungszeit April, Mai 1440. Dieser Brief an Tortelli ist dann sozusagen der Terminus antequem. Entscheidend ist, dass eben die Zeitumstände in dieser Schrift überhaupt keine Rolle spielen. Und das ist doch für ein politisches Pamphlet, finde ich, sehr überraschend, sehr merkwürdig. Denn ein politisches Pamphlet müsste doch die Situation, in der es entstanden ist und den Zweck, zu dem es geschrieben worden ist, sehr deutlich zeigen. Es hat später sogar dann bei manchen die Meinung gegeben, dass das gar nicht 1440 geschrieben worden ist, sondern dass er das erst sehr viel später unter Nikolaus dem V. geschrieben hat. Und dann wurde das interpretiert als ein Zeichen für die Wankelmütigkeit und für die Unverschämtheit dieses Lorenzo Waller. Nachdem also die politische Interpretation als nicht stichhaltig erwiesen ist, die Frage nach dem, was seine Zeitgenossen dazu gesagt haben. Er hat die Schrift seinem Freund Giovanni Tortelli geschickt und hat gebeten, wenn er mit ihm nicht einer Meinung sei, solle er ihm doch schreiben, worin er nicht mit ihm übereinstimme. Wir kennen diesen Brief nicht. Der Briefwechsel Wallers ist ja sehr lückenhaft. weil er es im Gegensatz zu sehr vielen seiner Kollegen abgelehnt hat, die Briefe systematisch zu sammeln. Aber es gibt eine Handschrift aus dem Besitz Toctellis. Nicht dieses Exemplar, das Waller ihm geschickt hat, sondern aus späteren Jahren eine Abschrift, die sich in einem Kodex findet, in dem Toctelli sehr viele humanistische Schriften vereinigt hat, zum Teil selbst geschrieben, zum Teil selbst korrigiert. Und in diesem Exemplar Toctellis findet sich eine Randbemerkung zu Waller, die allerdings nun mit der konstantinischen Schenkung, mit den theologischen und politischen Konsequenzen, die Waller zieht, gar nichts zu tun haben, sondern es ist nur zu einer allgemeinen Bemerkung Wallers ein Hinweis auf Cicero, ein Zitat aus Cicero, das geeignet ist, die Argumentation Wallers sozusagen abzurunden, mit einem antiken Hintergrund zu versehen. Vielleicht kann man an die Stelle von Tortellis nicht erhaltenen Brief den von Tifernate, Publio Gregorio Tifernate setzen, den ich Ihnen auf Seite 2 abgezogen habe. Der Brief trägt kein Datum, aber ich bin der Meinung, dass er wohl kaum sehr viel später als 1440 geschrieben sein kann, denn er macht den Eindruck, dass er das Werk Wallers kennengelernt hat, sofort gelesen hat und Waller, seinem Bekannten, so muss man sagen, denn beide gehören in Neapel zum Kreis um König Alfonso, beide schätzten sich gegenseitig sehr, Waller lobt insbesondere die Griechischkenntnisse dieses Gregorio Tifernate, beide kannten sich also und das Ganze ist ein typischer Brief unter Kollegen, denn besser könnte man die eigene Absicht Wallers gar nicht wiedergeben. Es ist ein Loblied auf die rhetorische Meisterleistung des Kollegen, das also dem Tifernate nicht die Ruhe gelassen hat. Er hat es von vorn bis hinten gelesen und gibt jetzt im Einzelnen wieder, wie sehr er von dieser rhetorischen Leistung, von dieser Vielfalt von Reden in der einen Rede beeindruckt war. Auch hier von politischem, von theologischem, von Zeitkolorit, zeitverhaftetem überhaupt nicht die Rede. Es ist ein rein formales Lob, so wie es der Autor sicherlich sehr gerne gehört hat. Und es lässt sich jetzt abrunden noch durch die Selbstzeugnisse, die Waller gibt. Und diese Selbstzeugnisse sind, ja, das war einmal dieser Brief an Toctelli, dann der Brief an Giovanni Aurispa. Und als drittes habe ich ihn noch unter C auf Seite 2 den Brief an Ludovico Trevisano, den Kardinal Trevisano, den vertrauten Papst Eugens IV. Geschrieben, wo er sich rechtfertigt, wo er die Frage beantwortet, warum habe ich über die konstantinische Schenkung geschrieben? Auch hier ist von einem äußeren Anlass keine Rede, sondern er wiederholt seine Überzeugungen, dass er eben für die Wahrheit zu kämpfen habe. Und charakteristisch oder kennzeichnend, typisch ist vielleicht, wie sehr er Bibelzitate zu seiner Rechtfertigung heranzieht. Es ist einmal das Zitat aus der Apostelgeschichte, Actus 5,38, das übrigens auch in der Schrift selbst auftaucht und dort in die Argumentation verbogen ist. Und nicht zufällig wird er das in diesem Brief aufgegriffen haben. Und zweitens, wo er sogar ein Wort Christi selbst, Johannes 18,23, sich zu eigen macht. Nicht Malevolentia, nicht Odium ist der Anlass gewesen, diese Schrift zu verfassen, sondern allein der Einsatz für die Veritas, der Einsatz für die Religio. Er antwortet auf die Frage, warum habe ich über die konstantinische Schenkung geschrieben? Das heißt, die Frage muss gestellt worden sein. Es ist die Frage nach dem Umfang der Kritik oder der Ablehnung, des Protestes, auf das Waller gestoßen ist. Doch das bleibt alles im Dunkeln, dazu lassen sich überhaupt gar keine Angaben machen. Kein Kritiker ist zu benennen, der sei es in Neapel, sei es in Rom, gegen Wallers Schrift eingetreten wäre. Und es legt sich die Vermutung nahe, dass es gar keine so sehr spezifische Auseinandersetzung mit diesem Werk gegeben hat, sondern dass die Kritik, die Waller allgemein erfahren hat, wegen seiner Heftigkeit, wegen seines etwas vorlauten Kämpfens gegen die von anderen anerkannten Autoritäten, dass also diese Kritik, die das Gesamtwerk Wallers gefunden hat, ergänzt wurde, eben um dieses jüngste Produkt aus seiner Feder. Und ich weise nur hin auf das Inquisitionsverfahren in Neapel, das etwas irreguläre Verfahren, wo eben von vielen seiner Werke die Rede war, aber eben von diesem nicht. Und wenn es allgemein als ein Angriff gegen das Fundament der Kirche, wenn es allgemein als heretisch angesehen worden wäre, dann hätte sie doch wohl in Neapel mit zur Sprache kommen müssen. Wir können also zusammenfassen, dass die angebliche politische Flugschrift keine Wirkung gehabt hat, wie man sie von einem so charakterisierten Werk erfahren müsste. Und das ist eigentlich auch gar nicht verwunderlich. Die Wahrheit in Bezug auf die konstantinische Schenkung war von Nikolaus von Kues dargelegt worden. Sie ist nach 1433 schon von manchen Autoren sang- und klanglos übernommen worden. Und auch Wallers Ausführungen sind von manchem ohne großes Aufsehen übernommen, akzeptiert worden. Ich will nur auf ein Beispiel hinweisen, auf Aeneas Silvio Piccolomini. Er hat sich mehrfach zu diesem Thema konstantinische Schenkung geäußert. 1435 noch ganz in traditionellen Bahnen, offensichtlich kannte er damals die Ausführungen des Cusaners noch nicht. Dann 1443 in seinem Pentalogus und inzwischen kannte er die Concordantia Catholica und macht sich genau die Argumentation des Cusanus zu eigen und wie Nikolaus von Kues fordert er, dass ein Konzil unter anderem auch über diese strittige Frage entscheiden solle. Und 1453 schreibt er einen Dialog. Und in diesem Dialog, in dem es unter anderem auch über die konstantinische Schenkung geht, macht er sich die Argumente Wallers zu eigen. Inzwischen kennt er Wallers und in sehr vielen Einzelheiten lässt sich zeigen, wie genau er ihn kennt und wie genau er die Argumente akzeptiert. Nur die Folgerungen Wallers, die macht er sich nicht zu eigen. Mit der Ablehnung der konstantinischen Schenkung als Fälschung geht er nicht so weit, wie Waller das sozusagen das gesamte Papsttum damit einen Sockel, einen Boden verloren hat. Und es ließen sich andere Namen hinzufügen, da ist der Antoninus von Florenz, der in seiner Chronik eben nur auf diese Unstimmigkeit hinweist, da ist Platina, in dessen Biografien auch nicht mehr davon die Rede ist, und schließlich Jacopo Zeno, der in seinen Papsttweeten sich veranlasst sieht, wegen Waller und wegen Wallers Ausführungen den Sachverhalt doch einmal zu prüfen. Er tut es fast in der gleichen Haltung wie Waller. Er fragt nach den verschiedenen Überlieferungen, nach der Glaubwürdigkeit. Er kommt zu einem anderen Ergebnis wie Waller, aber in der sachlichen Art hat Waller hier bei ihm Früchte getragen. Und auf der anderen Seite, mit großem rhetorischen Aufwand und mit Folgerungen, die kaum ein anderer nachvollziehen kann, schreibt Waller dieses Werk zu einer Zeit, als die konstantinische Schenkung eigentlich gar kein Thema mehr war. Denn die politische Auseinandersetzung ging gar nicht mehr um die Begründung der päpstlichen Macht auf dem Konstitutum Constantini, sondern es ging um die Auseinandersetzung zwischen Konzil und Papst. Und diese Auseinandersetzung, diese Argumentation spielt bei Waller überhaupt keine Rolle. Es gibt einige Stellen, wo man glaubt, Anspielungen heraushören zu können auf das Konzil in Basel, auf die Auseinandersetzung zwischen Konzil und Papst. Und wenn man versuchen wollte, Waller hier eine Position zuzuschreiben, dann ist er ein ganz extremer Papalist. Mit dem Konziliarismus, mit dieser ganzen Auseinandersetzung hat er nichts zu tun. Aber einige Jahrzehnte später gewinnt die konstantinische Schenkung wieder an Interesse. Und zwar in einer wieder stärker auflebenden Diskussion um das Ausmaß und die Begründung der päpstlichen Macht, insbesondere unter Sixtus IV., und Innozenz VIII. Als Indiz sei nur erwähnt, dass 1484 eine Historia Constantini aufgeführt wurde unter Anwesenheit des Papstes. Und auch in der Entscheidung Alexanders VI. Über die Aufteilung der neuen Welt glaubt man ja so etwas wie den Geist der konstantinischen Schenkung herauslesen zu können. Also das Thema ist einige Jahrzehnte später wieder aktueller geworden. Und dann konnte man natürlich an Wallers Ausführungen nicht vorübergehen. Und so ist etwa parallel dazu eine stärker einsetzende kritische Auseinandersetzung mit Waller zu beobachten. Wir haben aus seiner Lebenszeit, ich habe eben schon gesagt, dass keine Kritiker zu benennen sind, nur ein Zeugnis und auch das etwas indirekter Art für eine Antwort auf Waller. Und zwar stammt das von dem Venezianer Humanisten Juristen Lauro Quirini, der in Padua studiert hat und der bei seinen Rechtsstudien auf eine griechische Version des Constitutum Constantini gestoßen war. Und diese griechische Version hat er übersetzt ins Lateinische. Und es scheint mir deutlich zu sein, dass er bei dieser Übersetzung ins Lateinische auf die sprachliche Kritik Wallers Rücksicht nimmt. Also bestimmte Stellen übersetzt er nicht so, wie man aus der gesamten Tradition, Überlieferungstradition erwarten würde, sondern so, um die Kritik Wallers eben, um dieser Kritik Wallers keinen Angriffspunkt zu geben. Er gebraucht lieber etwas ausgefallene Wendungen, als das zu wiederholen, was Waller eben kritisiert hat. Und er hat diese Übersetzung mit einem Vorwort an Nikolaus V. gerichtet. Aber das ist, wie gesagt, das einzige Zeugnis aus der Lebenszeit Waller, wobei hinzukommt, dass Waller, der sich mit diesem Lauro Quirini aus anderem Grund angelegt hat, von dieser Stellungnahme nichts erfahren hat. In den 90er Jahren dann allerdings eine sehr intensive Auseinandersetzung, vor allen Dingen geführt von den Juristen. Ich nenne Lodovico Bolognini. Er hat einen Kommentar geschrieben zu dem wiederum gefälschten, ironischerweise, Privilegium Theodosianum für die Universität Bologna. Und bei einer Wendung kommt er eben, oder sieht er sich veranlasst, sich mit der konstantinischen Schenkung auseinanderzusetzen. Und dann fällt ihm nur Waller ein. Und er geht dann Satz für Satz diesen Waller durch und versucht, alle Argumente Wallers zurückzuweisen. Auf kanonistischer Seite ist es Giovanni Antonio San Giorgi, kurz Alexandrinus genannt, der in einem Kommentar zum Dekret sich mit Waller auseinandersetzt. Und diese Argumentation des Alexandrinus hat sozusagen kanonische Bedeutung erlangt, denn sehr viele haben einfach gesagt, siehe den Alexandrinus, da steht alles viel besser. Das war die Autorität für die nachfolgende Diskussion bei den Juristen, die sehr ausgeufert ist, und die sich mit Waller wiederum nur unter anderem befasste. Es lebte sozusagen die mittelalterliche Diskussion um die konstantinische Schenkung wieder auf, bereichert um die neueste Stellungnahme des Lorenzo Waller. Ohne Kenntnis eigentlich dieser Schrift Wallers. Es gibt nämlich den kuriosen Fall, dass Sätze Wallers als Sätze des Cusanus ausgegeben wurden. Also irgendwie ist in dem Abschreiben vom Abschreiber des Abschreibers dann einmal die Zuordnung von Zitaten durcheinander geraten und Waller wird zitiert und als Urheber dieser Sätze wird Nikolaus von Cus genannt. Auf theologischer Seite gibt es dem Bolognini entsprechend auch den Versuch einer sehr eingehenden Zurückweisung Wallers von Pietro Edo aus dem Venezianischen, der ebenfalls Satz für Satz Waller zitiert und der Satz für Satz die Argumente Wallers zurückzuweisen versucht. Dieses erst spät geweckte Interesse an dieser Schrift, weil das Thema konstantinische Schenkung wieder an Interesse gewonnen hat, belegt auch die Überlieferung. Zu der Theorie, dass es sich um ein politisches Werk handle, gehörte unter anderem auch die Meinung, dass als politische Flugschrift die Kirche gegen dieses Werk vorgegangen sei, sie habe es unterdrückt, sie habe es verboten, die Schrift sei selten geworden und erst Ulrich von Hutten sei es dann zu verdanken, dass er aus dem Vergessen diese grandiose Schrift hervorgezogen habe. Nun, auch das wird man nicht mehr wiederholen können, wenn man feststellt, dass das Werk immerhin in 25 Handschriften überliefert ist. Das ist Gemessen an der Zahl, die wir gestern von Bruni gehört haben, mit seinen 200, 500, 600 Handschriften, ist das natürlich mehr als bescheiden. Aber im Gegensatz zu gar nichts ist es wiederum sehr viel. Und man wird auch den Vergleich nicht mit einer so sehr viele interessierenden Schrift wie dieser Übersetzung ziehen können, sondern als Vergleich vielleicht heranziehen dürfen die Concordantia Catholica des Nikolaus von Kues. Und dann stellt man allerdings fest, dass die Schrift Ballas zahlreicher überliefert ist als dieses Werk des Cusanas. Die 25 Handschriften verteilen sich auf Italien mit 10. Und zwar liegen sie in Assisi, in Genua, in Lucca, in Napoli, in Padova, in Torino und im Vatikan. 6 Handschriften sind in Frankreich, in Paris. Und 9 Handschriften immerhin sind im deutschsprachigen Raum und Böhmen, in Wien, in Brünn, in Prag, in Gotha, in Lüneburg, in Würzburg, in Bern und eine Handschrift in Uppsala, die aber hier mitgenannt werden muss, weil sie aus Straßburg ursprünglich stammt. Die Überlieferung dieser kleinen Schrift läuft fast unabhängig von der Überlieferung der sonstigen Werke Wallers. Es gibt in diesen 25 Handschriften 2 Sammelkodizes mit Werken Wallers. 2 Prachthandschriften für den König von Neapel und für den Herzog von Urbino. Aber in allen anderen Fällen ist die Überlieferung beschränkt auf dieses Werk Wallers. Zuweilen steht sie im Kontext zu Materialien, zur Diskussion um die konstantinische Schenkung. Es ist insbesondere eben die Übersetzung und der Brief des schon erwähnten Lauro Quirini, die in der Überlieferung gekoppelt sind. Um die Frage von gestern aufzugreifen, wer hat sich für dieses Werk interessiert? Von den beiden Prachthandschriften für den König von Neapel und den Herzog von Urbino war die Rede. Und aus dem Kreis der Politiker lässt sich anfügen Jean de Ganet. Jean de Ganet zog mit Karl dem 8. 1494 nach Italien. Er wurde dort Kanzler des Königreichs Neapel. Er kehrte später wieder nach Frankreich zurück, wurde Kanzler von Frankreich. Er hatte ein sehr starkes Interesse für die Humanisten und hat in Italien, in Neapel, Freundschaft in dieser Richtung gepflegt. Er hat dieses Werk in Neapel kennengelernt. Er hat es mitgenommen und, wie die Überlieferung zeigt, für eine rechtsstaatliche Verbreitung gesorgt. Und fragt man nach dem Kreis der Humanisten, dann ist wieder zu erinnern an die Namen, die eben schon gefallen sind, an Tortelli, an Tifernate, an Giovanni Aurispa, und hinzuzufügen wäre noch Guarino Veronese, aber dann ist schon Schluss. Wir haben aus dem sonstigen Bekanntenkreis oder aus der Generation Wallers oder aus der nachfolgenden Generationen keinen Namen zu nennen, der als Humanist mit vorwiegend humanistischem Interesse sich für diese Schrift interessiert hätte in Italien. Etwas anderes wird es, wenn wir jenseits der Alpen nachsehen. Konrad Zeltis hatte das Werk Wallers. Aber leider wissen wir nicht, wie er dazu stand, wie er es beurteilt hat. Denn wir wissen es nur deshalb, weil Dietrich Ulsenius, der gelehrte Arzt, der ebenfalls Mitglied der Sodalitas Literaria Danubiana war, sich dieses Werk zur Lektüre ausgeliehen hat im Jahre 1494. Auch von ihm kennen wir das Urteil über die Schrift nicht. Schließlich hatte Johannes Fuchsmagen, der Zeltis nach Wien berufen hat, offensichtlich auch Kenntnis dieses Werkes, ob er eine Handschrift besessen hat, sei dahingestellt, denn er verweist auf Waller in einer Anmerkung zur Chronik Ottos von Freising. Und in unserem Zusammenhang nicht uninteressant, Johannes Fuchsmagen ist es, der Cuspinian ein Konsularverzeichnis gegeben hat. Cuspinian hat dann später ein Werk über die römischen Konsuln geschrieben, und in diesem Werk über die römischen Konsuln hat er die Argumentation Wallers abgerundet. Waller geht nämlich in der Datumszeile des Constitutum Constantini nur ein auf die Art und Weise, dass hier und wie hier das Datum genannt ist, aber nicht auf die Datierung selbst, das heißt auf die in der Datumszeile genannten Konsuln und ihre Zusammenstellung, die Unmöglichkeit, dass diese beiden Konsuln im gleichen Jahr überhaupt das Amt inne hatten. Und das holt sozusagen Kuspinjan später nach. Und er sagt, hätte doch Waller schon dieses Verzeichnis gehabt, dann hätte er seine Argumentation sehr viel stärker ausbauen können. Und nach den Humanisten, die Frage, wie weit das Interesse in kirchlichen Kreisen war, natürlich bei allen, die sich, die Namen, die eben schon genannt worden sind, die sich in Biografien oder sonst in Chroniken mit der konstantinischen Schenkung befasst haben, also seine Kritiker oder diejenigen, die die Argumentation stillschweigend übernommen haben. Und außerhalb Italiens, da wird es allerdings etwas interessanter. Da ist zum Beispiel die Handschrift noch erhalten, die Wenceslaus Coranda dem Jüngeren gehörte, der seit 1471 als Nachfolger Johannes Rokycianas Führer der Utraquisten war und später mehrfach Rektor der Universität Prag. Er hat 1462 an einer Gesandtschaft teilgenommen, die Georg Podiebrad von Böhmen zu Pius II. Schickte. Und vielleicht war das die Gelegenheit, wo er dieses Werk kennenlernte und mit nach Hause nahm. Und in Prag übrigens, davon wird gleich noch etwas ausführlicher zu reden sein, entstand auch die erste Übersetzung dieser Schrift. Man kannte Waller auch etwa in der Windesheimer Kongregation. Nur zwei Namen seien genannt, einmal Jean Mombert, der spätere Abt von Livry. Er hat die Argumentation Wallers mit derjenigen des Aeneas Silvio Piccolomini verglichen, denn dieser Dialog war schon 1475 gedruckt, war also relativ leicht zugänglich. Und er hat die Argumentation des Aeneas Silvio derjenigen Wallers vorgezogen. Ähnlich, 1511, Jean Lemaire de Belge schreibt einen Traktat über Schismen und Konzile. Auch er kommt auf die konstantinische Schenkung zu sprechen und er betont sogar, dass Waller mit sehr überzeugenden Argumenten gegen die konstantinische Schenkung geschrieben habe und trotzdem schließt er sich der allgemein verbreiteten Ansicht an, dass spätere Schenkungen das ersetzen, was durch den Nachweis der Fälschung vielleicht entfallen könnte. Aber auch in der Bibliothek altkirchlicher Kreise fehlte Wallers Werk nicht. Ein Beispiel ist besonders interessant. In Klammern gesagt, so viele Beispiele gibt es in diesem Werk gar nicht, dass ich aus einer Fülle herausgreifen könnte, wie bei Leonardo Bruni. Da ist Lorenz Truchsess von Pommersfelden. Lorenz Truchsess von Pommersfelden ließ sich 1498 das Werk Wallers abschreiben. Und er ist später auf die Diskussion, die sich daran anknüpfte, nie mehr eingegangen. Und das ist in diesem Falle besonders bemerkenswert, denn erstens hat er noch sehr lange gelebt, er ist erst 1543 gestorben. Zweitens war er als Domdechan von Mainz und zeitweiliger Statthalter Erzbischof Albrechts in Mainz mit Ulrich von Hutten eng befreundet. Und er war andererseits mit Johannes Cochleus eng befreundet. Und mit Cochleus teilte er den Hass gegen Luther. Und alle drei Namen sind im Folgenden noch zu erwähnen in der Wirkungsgeschichte dieser Schrift. Aber er hat offensichtlich davon keinerlei Kenntnis genommen, kein Eintrag findet sich in seiner Handschrift. Besonders bemerkenswert sind nun Hinweise darauf, dass sich mancher weniger für Wallers Kritik an der Schenkung interessierte, als für vielerlei Wissenswertes, was er am Rande mitteilt. Ein besonders interessantes Beispiel ist eine Exzerptsammlung, Sammlung in einem Codex Vaticanus, Latinus 7806a. Da hat ein unbekannter Vicarius Werke Wallers exzerpiert. Und zwar zunächst seine Thukydides-Übersetzung. Als er das abgeschlossen hatte, nahm er sich die Schrift gegen die konstantinische Schenkung vor. Das war im Jahre 1489. Und er saß über diese Arbeit eine ganze Woche. Und was notierte er? Nicht die Argumentation gegen die Schenkung, nicht die Ausfälle gegen das Papsttum, nicht was Waller im Allgemeinen folgert, sondern er notierte sich Hinweise auf historische Ereignisse, er notierte sich etymologische Erklärungen und er notierte sich einen Abschnitt, in dem Waller ausführt, aus welchen Gründen man den Krieg führen könne. Und eine ähnliche, viel weniger umfangreiche Exzerptsammlung gibt es noch in Modena, in der Bibliotheca Estensa und auch noch in Kopenhagen offensichtlich eine Abschrift davon. Das ist der Überblick über die Verbreitung, über das Interesse. Ein vielfältiges Interesse, wird man sicherlich sagen können, aber einmal ausgelöst von dem Interesse an der konstantinischen Schenkung, dann von dem Wissenswerten am Rande. Es ist nicht so sehr das Interesse wohl für Lorenzo Valla, nicht so sehr das Interesse für die humanistische Einkleidung dieser Schrift. Und das ist nun der Hintergrund, auf dem die Druckgeschichte zu betrachten ist. Als derjenige, ich habe es schon erwähnt, der diese vergessene, verbotene, verdammte, verfolgte Schrift wieder ans Licht geholt hat, gilt Ulrich von Hutten. Und er soll diese Schrift Wallas kennengelernt haben bei Johannes Cochleus in Bologna im Sommer 1517. Das liest man dutzendfach in allen Handbüchern. Von dieser denkwürdigen Begegnung, wie man dann ja sagen müsste, in Bologna 1517, gibt es eine Schilderung von Martin Spahn in seinem Buch über Cochleus, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Er schreibt nämlich, da erfasste der geniale Agitator, das ist Hutten, da erfasste der geniale Agitator auf der Stelle, welch eine Waffe der Freund ihm bot. Der hagere, von den Stürmen seines Lebens ausgezehrte Jüngling drängte sich an den älteren Cochleus heran. Unheimliches Feuer loderte in seinen zurückgesunkenen Augen auf und mit einer wilden Leidenschaft sprach er auf das kleine Männchen ein. Er wolle eine Abschrift von dem Buche nehmen und es dann hinaus in die deutschen Gaue schleudern, auf dass sie sich endlich der römischen Niedertracht erwehrten. Das kann man gar nicht anders als mit so einem Pathos vorlesen. Der Herr Spahn stützt sich dabei auf einen Brief des Cochleus. Und in diesem Brief heißt es schlicht, dass Hutten am Tag vor seiner Abreise bei ihm, bei Cochleus, das Werk des Lorenzo Valla gegen die konstantinische Schenkung gesehen habe, dass er, Cochleus, für einige Zeit von einem anderen sich entliehen hatte. Hutten wolle dieses Werk in Deutschland erneut zum Druck befördern, Rursus Impressioni Mandare. Er bat deshalb, dass die Handschrift des Cochleus abgeschrieben würde und er, Cochleus, glaubte es ihm nicht verweigern zu dürfen. Und diese Zeilen beschreiben den Sachverhalt in aller wünschenswerten Klarheit, ohne das übersteigerte Pathos von Spahn. Hutten hatte eben vor der Begegnung mit Cochleus schon Kenntnis von Wallas Werk, denn er will sie ja erneut drucken, Rursus Impressioni Mandare. Das ist in diesem Falle keine Überinterpretation dieser Formulierung, ein Rosus könnte ja mal so hineinrutschen in den Brief, sondern es deckt sich mit der Angabe, die Hutten selbst im Vorwort dann macht. Da heißt es nämlich, edatur hic deno liber, das, der gleiche Sachverhalt, erneut soll diese Schrift herausgegeben werden. Es kann also keine Rede davon sein, dass er erst bei Cochleus Valla kennengelernt und erst durch diese Handschrift zu dem Entschluss gekommen wäre, Wallas Werk zu drucken, herauszugeben. Dass er Valla kannte, dass er schon mit der Arbeit an der Edition beschäftigt gewesen sein muss, ergibt sich ja einfach aus der Wendung, dass er eine Abschrift will, quia correctior esset, weil die Handschrift des Cochleus genauer sei. Dieses Urteil wird ja wohl nur jemand fällen können, der den Text schon sehr genau kennt, der eine Vorlage hat, die er für den Druck benutzen wollte, der diese Vorlage kennt mit ihrer textlichen Qualität und deshalb nach einem Vergleich, nach einem Einblick in diese Handschrift sagen kann, der Text ist viel besser, den brauche ich für meine Edition. Und weil der Text besser ist, hat er sich zusätzlich eine Handschrift erbeten und hatte also dann zwei Vorlagen für den Druck. Was war aber jetzt die erste Vorlage, die er also schon kannte? Und das hat sich zum Glück in jüngster Zeit etwas aufgehellt. Denn es ist diese Stelle, um an dem Ruhm Huttens ein wenig zurückzunehmen. Hutten darf nicht länger mehr als der erste Herausgeber dieser Schrift gelten. Sondern es gibt eine Editio Princeps, die 1506 in Straßburg erschienen ist. Diese Erstausgabe war bis vor kurzem unbekannt. Es gibt Keine Spur, keinen Bericht davon, in keiner Bibliografie ist sie erwähnt. Sie tauchte vor einigen Jahren zufällig in einem Antiquariat auf. Und dieser Antiquar hat sich Gutachten geben lassen. Dadurch ist die Kenntnis über die Kreise der Antiquare hinausgelangt, aber er war nicht bereit, dieses Exemplar zur kritischen Beurteilung freizugeben. Also niemand, der sich vom Thema her damit befasste, hat dieses Exemplar gesehen und in der Hand gehabt. Und nachdem die Kenntnis da war von dieser bisher unbekannten Editio Princeps, hat Professor Fuhrmann eine Umfrage gestartet an alle deutschen Bibliotheken. Und das unerwartete Ergebnis trat tatsächlich ein. Es gibt noch ein Exemplar dieser Editio Princeps in Deutschland. Andere Bibliotheken wurden nicht angesprochen. Vielleicht findet sich noch irgendwo ein Exemplar. Und zwar in der Stadtbibliothek Augsburg. So war es also jetzt möglich, diese Erstausgabe in die Untersuchungen mit einzubeziehen und ihren Standort zu bestimmen. Sie erschien 1506 in Straßburg bei Johannes Grüninger. 1506 steht in der Ausgabe selbst, im Impressum. Da ist angegeben, dass es eben Mitte März 1506 gedruckt wurde. Aber die Zuschreibung an den Drucker Grüninger in Straßburg ergibt sich nicht aus dem Druck selbst, sondern ist eine Zuschreibung von Josef Benzing, den man als Spezialisten für diese frühen Drucke ansehen kann. Und diese Zuschreibung ist nicht unbestritten geblieben, das nur zur Vollständigkeit, aber ich halte diese Zuschreibung für richtig. Ein Grund wird gleich noch anzuführen sein. Diese Erstausgabe, von wem stammt sie? Das ist leider eine der vielen offenen Fragen, die jetzt neu aufgetaucht sind. Es ist in der Rede nur in dem Impressum nur die Rede von einem Anonymus de Aloysio. Aber wer dieser Anonymus de Aloysio ist, das weiß ich nicht. Es gibt eine Vermutung, wie man dieses de Aloysio auflesen könnte. Der Vorschlag, es zu lesen als der Unbekannte aus dem Elsass, aber das ist nicht mehr als eine sprachliche Spielerei. Es wäre jetzt reizvoll, im Kreis der elsischen Humanisten zu suchen nach Hinweisen, nach Angaben, nach versteckten Hinweisen, wer wohl mit dieser Erstausgabe zu tun hat. Und ich bin überzeugt, dass sich irgendwann dieser Hinweis finden wird. Noch ich habe ihn bisher nicht finden können. Bei dieser Edition gibt es einen Anhang, eine Nachschrift, die ich Ihnen ebenfalls abgezogen habe. Eine Nachschrift, die sich eigentlich ganz im traditionellen Rahmen der Beurteilung Wallers bewegt. Es ist davon die Rede, dass das eben ganz passabel sei, was er sagt, aber er sei nimium proterve, nimium arroganter, et ut verius dicam, nimiam bestialiter invectus est in Romanum Pontifice. Diese Beurteilung Wallers stammt nicht von dem Herausgeber von 1506. Denn der Überblick über die handschriftliche Überlieferung hat zutage gefördert, dass in einer Handschrift, die jetzt in Gotha liegt, eine textlich parallele Überlieferung vorliegt. Die Verwandtschaft der Texte ist so eng, dass man sagen muss, dass die Editio von 1506 keine editorische Leistung ist, dass also jemand sich um die Textgestalt bemüht hätte, sondern der schlechte Abdruck einer schlechten Handschrift. Und in dieser Handschrift in Gotha findet sich eben die Nachschrift in eben dieser Form, nur mit der einen Abweichung, was Sie in Zeile 5 sehen. Legis liest man im Druck, legi in der Handschrift, und man wird es wohl übersetzen müssen mit legi, dass also dann das Werk als lesenswert, zu Recht als lesenswert beurteilt werden könnte. Also diese Beurteilung Wallers stammt nicht von dem Herausgeber, die gibt also keinen Hinweis, wenn man eben nicht die Übernahme sozusagen als an sich zu eigen machen, diese Argumentation beurteilen wollte. Aber der Herausgeber hat eins gemacht, er hat dem Text Wallers noch Materialien hinzugegeben. Es folgt nämlich eine Übersetzung einer griechischen Fassung des Constitutum von dem Bartholomäus Pincerno de Monte Arduo. Eine Übersetzung, der Übersetzer ist kaum greifbar, man weiß nichts Näheres über ihn. Und gerade durch diesen Druck lässt sich wenigstens die zeitliche Entstehung dieser Übersetzung etwas eingrenzen. Aber diese Übersetzung selbst ist sehr wirksam geworden in den nachfolgenden Jahrzehnten, und zwar dadurch, dass Hutten diese Übersetzung mit übernommen hat. In dieser Erstausgabe ist nur der zweite Teil, die Donatio, abgedruckt. Hutten hat dann die gesamte Übersetzung, die mittlerweile auch separat gedruckt war, in seine Ausgabe mit übernommen, und von daher ist sie dann immer wieder zitiert worden und in die Argumentation mit einbezogen worden. Und es findet sich nach dieser sehr eng verzahnten, mit dem Gegenstand sehr eng verzahnten Übersetzung des Quinquernus noch etwas, was wohl eher ein Hinweis auf den Kreis der Herausgeber sein dürfte. Es findet sich nämlich ein Abschnitt aus dem Narrenschiff des Sebastian Brandt in der Bearbeitung des Eudocus Badius Ascensius, und zwar ein Abschnitt mit dem Titel De Veritatem non tacendam tacentibus. So froh man ist, diese Erstausgabe jetzt in der Hand zu haben und damit einmal die Angabe bei Cochleus und die Angabe bei Hutten nicht als eine sprachliche Schlamperei, sondern als einen sehr aussagekräftigen Absatz zu beurteilen, so sehr muss man doch feststellen, dass über die offenen Fragen dieser Edition hinaus die Erstausgabe keinerlei Wirkung gehabt hat. Es gibt, und das ist mit ein indirektes Indiz für die Zuschreibung in Grüninger, zu Grüninger, lediglich ein Zitat, und zwar bei Michael Kokinius, Michael Köcklin aus dem Kreis der Tübinger Humanisten. Aber dieses Zitat ist offensichtlich rein zufällig. Denn Michael Köcklin hat eben zur gleichen Zeit, im März 1506, bei eben dem Drucker bei Grüninger in Straßburg, und diesmal ist die Angabe des Druckers im Druck selbst gegeben, hat er einen kleinen Sammelband veröffentlicht, und er schreibt, dass er eigentlich nur ein paar Apologien schreiben wollte, und dann hat ihm der Drucker gesagt, also so schmale Bände, die können wir in Frankfurt auf der Messe nicht verkaufen, und dann hat er innerhalb von wenigen Tagen halt noch ein paar Werke produziert, unter anderem eine Schrift über die Translatio Imperii. Und es ist gut vorstellbar, dass er eben sich auch umgeschaut hat, was in der Druckerei zurzeit bearbeitet wurde. Und wenn man schon über die Translatio Imperii schreibt und da ist ein Werk über die Konstantinische Schenkung im Druck, das wird doch wohl zu benutzen sein. Und so zitiert er Waller mit dem, was er über die Kaiserkrönung Sigismund sagt. Aber das ist ein zwar amüsantes, interessantes Zitat, aber es ist kein Beleg für eine Wirkungsgeschichte. Es ist deshalb fast als Zufall zu betrachten, solange wir nicht nähere Einzelheiten wissen, dass Hutten überhaupt noch ein Exemplar dieses Erstdruckes in der Hand hatte. Und auf der anderen Seite gibt es 1520 einen Nachdruck davon in Lyon, also auch da muss noch irgendein Exemplar vorhanden gewesen sein. Dass Hutten diesen Erstdruck kannte, ist nicht sozusagen aus diesem erneut drucken wollen herausgelesen, sondern lässt sich philologisch belegen. Gerade dadurch, dass zu diesem Erstdruck eine Parallelhandschrift da ist, die sich sehr eng an die textliche Fassung anlehnt, lassen sich auch die Unterschiede zu dieser sehr engen Parallelüberlieferung herausarbeiten, und man kann dadurch zeigen, dass tatsächlich Hutten diesen Druck mit benutzt hat. Der Druck und die Handschrift, die er von Cochleus bekommen hat. Und man kann das sogar noch ergänzen. Er hat bei der ersten Auflage sich sehr eng an diesen Druck von 1506 gehalten. Und bei der zweiten Auflage hat er dann wohl gemerkt, dass er da an manchen Stellen wohl nicht dem besten Text gefolgt ist und hat dann manches geändert gegen den Druck von 1506. Wenn schon Köchlin erwähnt worden ist, dann mag in Klammern hinzugefügt werden, dass im Kreis der Tübinger Humanisten Waller sehr wohl bekannt war. Dieser Köchlin war ein Schüler Heinrich Bebels. Heinrich Bebel war des Lobes voll über Lorenzo Waller. Er nennt ihn einmal den Princeps et Antisignanus Totius Latinitatis. Und er hat eine Anekdote über Lorenzo Waller überliefert, während die Italiener ja nur böse Gedichte, Spottverse zu Waller hatten. Er überliefert also eine Anekdote und sagt, dass er diese Anekdote von Naukler gehabt habe. Der habe sie sehr oft erzählt. Naukler nun hat seine Chronik geschrieben, in der er natürlich auch auf die konstantinische Schenkung eingehen musste. Und es ist sicherlich nicht uninteressant, dass er von Wallers Ausführungen offensichtlich nichts kennt, sie zumindest nicht berücksichtigt, sondern seine Ausführungen zur konstantinischen Schenkung sind ganz konventionell. Jetzt wären wir also endlich bei Hutten. Er hat die Ausgabe von 1506 benutzt. Seine Ausgabe ist also auch als eine philologische Leistung zu beurteilen. Er hat aus dieser Ausgabe von 1506 auch die Anregung für seinen Anhang genommen. Er bringt einmal die Übersetzung des Pincernus, diesmal vollständig, und Zitate von Nikolaus von Kues, von Antoninus von Florenz, von Raphael Volaterranus und von Hieronymus Paulus Catalanus. Kurze Abschnitte zur Beurteilung der konstantinischen Schenkung. Es gibt bei den Ausgaben von Hutten sehr viele Probleme wegen der Datierung, wegen der Erscheinungsorte, auf die ich hier nicht eingehen will. Meiner Meinung nach ist die erste Ausgabe 1518 in Mainz erschienen und die zweite Ausgabe 1519 in Basel. Und diese Ausgaben Wallers haben nun allerdings eine enorme Wirkungsgeschichte, eine enorme Verbreitung gefunden. Erst einmal, dass innerhalb eines guten Jahres eine Zweitauflage notwendig war. Zweitens wurde Waller jetzt häufig gedruckt im 16. Jahrhundert und man griff dann immer zurück auf die Ausgaben Huttens. Er wurde nicht alleine gedruckt, nicht als separates Werk, wie noch bei Hutten, sondern dann einbezogen in Sammelbände, die eben zu der religiös-nationalen Auseinandersetzung mit Rom gehören. Er wurde beispielsweise zusammengebunden mit dem Werk von Luitpold von Bebenburg, De Juribus Regni et Imperii Romani, oder er fand Eingang in ein riesiges, umfangreiches Sammelwerk De Jurisdictione Auctoritate et Praeeminentia Imperialis ac Potestate Ecclesiastica, Imperiali ac Potestate Ecclesiastica des Simon Schad. Nun, darauf will ich nicht mehr eingehen, ich habe die Zeit eh schon überschritten. Nur einige Hinweise noch, wer nun durch Hutten Waller kennengelernt hat und Waller sich zu eigen gemacht hat. Und da ist an erster Stelle Martin Luther zu nennen. Er war richtig begeistert, als er diese Schrift 1520 kennenlernte. Begeistert nicht wegen der Argumente, die Waller gebracht hat, sondern weil er sich in diesem Werk Wallers selbst bestätigt sah. Und zwar fasst er Wallers Argumentation auf als eine Bestätigung seiner Überzeugung, dass es sich bei dem Papst um den Antichrist handelt. Das ist der Tenor, unter dem er Waller sich zu eigen macht. 1520. Er hat 1537, also nach einem ziemlich großen Abstand, aber nicht ohne in der Zwischenzeit immer wieder auf dieses Thema zu sprechen zu kommen, er hat 1537 sogar das Constitutum Constantini in der Fassung des Dekrets übersetzt, ins Deutsche übersetzt und mit einem Kommentar versehen. Und dieser Kommentar Martin Luthers hat manche Anklänge an Argumente Wallers, aber was die Heftigkeit, die Unflätigkeit, die Ausfälle angeht, ist Waller also eine Lektüre zum Schlummer gegenüber dem, was Martin Luther davon sich will. Erwähnen möchte ich die Stellungnahme von Johannes Cochleus, also von dem Mann, bei dem Hutten angeblich dieses Werk kennengelernt haben soll, dieser kleine, schmächtige Mann, der die Waffe bot. Cochleus ist unter der ganzen polemischen Auseinandersetzung der Reformationszeit der Einzige, der eine positive Einstellung zu Waller und seinem Verhältnis zum Papst behalten hat. Eine Einstellung, die auch durch den Verlauf der Reformation bei Cochleus nicht beeinträchtigt worden ist. Er hat sich dagegen gewehrt, dass die Reformatoren Waller zu ihrem Kronzeugen machen und hat betont, dass er ja eigentlich an der Stellung des Papstes überhaupt keine Abstriche macht. Zu erwähnen ist Zwingli, der Schweizer Reformator. Auch er muss Waller als ein Geschenk geradezu betrachtet haben. Ein Geschenk, das er auch anderen zukommen lassen wollte. Er hat nämlich gleich mindestens zwei Exemplare dieser Ausgabe von Hutten verschenkt. Einmal an Oswald Myconius, der später sein erster Biograf wurde, und das zweite Exemplar an Joachim Vadianus. Und dieses Exemplar von Vadianus ist noch erhalten in der Bibliotheca Vadiana in St. Gallen. Und eine Einsichtnahme zeigt, dass Vadian sehr ausführlich, sehr interessiert diese Schrift Ballas gelesen haben muss. Er hat sogar dann schon in den 20er Jahren einen Disput darüber geführt, einen brieflichen Disput mit Johannes Faber, dem späteren Bischof von Wien. Das ist Zwingli, das ist Vadian. Zwingli, der übrigens sonst nur eigene Werke offensichtlich zu verschenken pflegte, denn in dieser Bibliotheca Vadiana ist etwa ein Dutzend Geschenke von Zwingli an Vadian, aber nur der Waller stammt nicht von Zwingli selbst. Auch auf juristischer Seite sollte ich kurz hinweisen auf Ulrich Zasius. Während in Italien zu beobachten ist, dass die mittelalterliche Diskussion wieder auflebt, halt erweitert wird um die jüngsten Stellungnahmen, aber Waller eben nur als der hervorgehobene Leugner dieser Schenkung beurteilt wird und er mit dem ganzen Wust der juristischen Argumente von Jahrhunderten eingedeckt wird, ist doch auf deutscher Seite Ulrich Zasius eine bemerkenswerte Ausnahme. Er hat dieses Werk 1520 von Bonifatius Amerbach bekommen und er fragte ihn, was er denn eigentlich davon halte. Und die Antwort des Ulrich Zasius ist eigentlich überraschend. Er sagt, die Frage ist keine Diskussion mehr wert, ich befasse mich gar nicht mehr damit. Zur Abrundung der Wirkungsgeschichte soll trotz der fortgeschrittenen Zeit noch ein kurzes Wort gesagt werden zu den Übersetzungen. Auch die Übersetzungen sind zum Teil von Hutten ausgelöst, angeregt worden, von seiner Verbreitung, die er dieser Schrift gewährt hat. Da ist einmal die deutsche Übersetzung, die sich im reformatorischen, im theologischen Rahmen bewegt. Es ist eine Übersetzung an den christlichen Leser, der eben auch durch die Übersetzung, durch die Kenntnisnahme von Wallers Schrift merken soll, dass es sich bei dem Papst um den Antichrist handelt. Dann gibt es die politische Verwertung dieser Schrift. Da ist einmal die französische Übersetzung, die nicht von Hutten direkt ausgelöst wurde, denn die französische Übersetzung geht auf diesen Druck in Lyon, diesen Nachdruck von der Editio Princeps zurück. Und diese französische Übersetzung, der Verfasser ist nicht bekannt, ist wohl das deutlichste Beispiel für die politische Auswertung dessen, was Waller sagt. Denn diese Übersetzung ist im Grunde eine Bearbeitung. Der Verfasser hat das eigentlich Charakteristische von Waller, nämlich die philologische Auseinandersetzung mit dem Text, mit der Überlieferung, das hat er bis auf Restbestände gekürzt. Und stattdessen hat er, wo er nur konnte, die politische Argumentation und das Argumentieren mit historischen Beispielen erweitert. Für das Philologische verweist er auf das Original, das andere fügt er von sich hinzu, ohne zu sagen, dass er von der Vorlage abweicht. Und es gibt noch ein Beispiel für die politische Verwertung, das ist die englische Übersetzung. Und zwar gab es im Kreis Heinrichs des VIII. Thomas Cromwell, der unter anderem auch die Schriftstellerei, wenn man so will, in den politischen Kampf mit einbezog. Und er traf sich mit William Marshall. William Marshall hatte den Defensor Pacis des Marsilius von Padua übersetzt und hat im Auftrag des Thomas Cromwell auch Lorenzo Valla übersetzt. Die Übersetzung ist sehr genau. Es ist eine Übersetzung ohne Zutaten. Alles wird so, wie es bei Hutten gedruckt ist, in der gleichen Reihenfolge mit den kleinsten Kleinigkeiten übersetzt. Die politische Verwertung ergibt sich sozusagen nicht aus der Übersetzung selbst, wie bei der französischen, sondern aus der Konstellation, dass eben hier im Auftrag des Beraters des Königs die Übersetzung angefertigt, gedruckt wird, einbezogen wird. Und es gibt Belege dafür, dass Heinrich VIII. Auch persönlich davon Kenntnis genommen hat. Aber es gibt unter dem Kreis der Übersetzungen, diese drei Übersetzungen, die deutsche, die englische und die französische, waren bisher bekannt. Es gibt eine, die von der Waller-Forschung unberücksichtigt geblieben ist, offensichtlich wegen der sprachlichen Grenzen, denn die früheste Übersetzung wurde in Prag angefertigt, eine tschechische Übersetzung von 1513. Und wenigstens diese Übersetzung ist ein humanistisches Produkt. Sie stammt von dem Johannes Gelenius, der sonst nicht sehr bekannt ist. Bekannter ist sein Sohn Siegfried Gelenius, der dann Korrektor bei Froben war. Aber dieser Gelenius gehörte zu einem Kreis von Humanisten, die sich darum bemühten, die neuen Schriften auch dem volkssprachlichen Teil zur Kenntnis zu bringen, die also bewusst Übersetzungen anfertigten. Und die Übersetzung von Wallach findet sich nun in einer Sammelhandschrift, wo er auch andere humanistische Werke, beispielsweise Petrarca, übersetzt hat. Und er bemüht sich, das, was Wallach in diesem eleganten Latein bringt, in die tschechische Sprache zu bringen. Und er beklagt, dass die tschechische Sprache noch gar nicht so weit sei, um diesen Glanz wiedergeben zu können. Und nur aus sprachlichen Gründen verzichtet auch er auf etwas von diesem philologischen Ballast bei Wallach. Das ist ein wirklich humanistisches Erzeugnis, diese Übersetzung in Böhmen, wobei ja sonst das Interesse in dieser Region und in diesen Kreisen mehr vom Religiösen bestimmt ist. Wir haben von der Handschrift des Wenzelaus Coranda gehört, auch andere Führer der Hussiten kannten Wallach. Aber ich habe bewusst diese früheste Übersetzung an das Ende gestellt, damit wenigstens eine Rückbewegung zum Anfang da ist, nämlich zu dem humanistischen Ausgang. Denn das Ergebnis dessen, was ich Ihnen jetzt vorgetragen habe, ist ja eigentlich zwiespältig. Auf der einen Seite konnte diese Schrift, ich hoffe, das deutlich gemacht zu haben, wiederum als humanistisches Erzeugnis Wallachs in ihre Rechte eingesetzt werden. Es ist kein Missbrauch humanistischer Stilfertigkeit oder Gelehrsamkeit zu politischen Zwecken, sondern es entspringt tatsächlich sehr tief sitzenden Überzeugungen Wallachs, der für die Wahrheit kämpft in einer Terminologie, in einer Selbstdarstellung und in einer Selbstverherrlichung, die manchmal kaum noch glaubwürdig ist. Und der einmal formuliert hat, ist mihi semper animus fuit, ut oratoris studiis deo placerem hominibusque prodessem, der also mit seinen rhetorischen Studien Gott wohlgefällig sein wollte und den Menschen nützen wollte. Das ist das Motiv Wallachs bei dieser Schrift. Denn die konstantinische Schenkung ist, wenn ich auf das zurückgreife, was am Anfang dieses Seminars gesagt wurde, letztlich ja ein extremes Beispiel für das Missverhältnis von Res und Verba. Hier ist eine Fälschung, ein falscher Sachverhalt in sprachliche Form eingekleidet worden und deshalb muss von der sprachlichen Form her dieses Missverhältnis aufgezeigt werden. Und deshalb ist Wallachs Werk zunächst eine sprachliche Auseinandersetzung mit dieser konstantinischen Schenkung. Aber die Zuspitzung in der Argumentation, das, was er daraus ableitet, dass es diese Fälschung gibt und wer sie verwertet hat und wozu sie verwandt worden ist, diese Zuspitzung war im Grunde, wie sich ergeben hat, nur für Wallach akzeptabel, beziehungsweise in dieser Form, in dieser pädagogischen Form für Wallach akzeptabel. Und sie wurde dann aufgegriffen unter ganz anderen Motiven. Unter Motiven der religiösen Auseinandersetzung mit Rom, unter Motiven der politischen Auseinandersetzung mit Rom. Und so ist das, was ich Ihnen vorgetragen habe, im Grunde nicht mehr als ein kleines Panorama von dem Schicksal eines humanistischen Werkes. Ich wollte solo darci un piccolo panorama. Noi possiamo accettare il panorama, direi che il piccolo gli farebbe torto se lo ripetessi anch'io, perché in realtà noi abbiamo avuto un panorama di estremo interesse, a me sembra, in quanto ha avuto il merito di partire da una chiara posizione delle basi del discorso, cioè che cosa significa quest'opera del Wallach, come si articola, quale coscienza il Wallach aveva del suo lavoro, con quale coscienza fu accolta dai contemporanei. Cioè il discorso della diffusione è stato un discorso che è nato soprattutto su basi storico-filologiche, cioè capire che cosa è quest'opera, come si è articolata nella coscienza dei contemporanei. E in questo senso noi dobbiamo essere davvero grati al dottor Sets per le indicazioni che ci ha dato, della lettera al Tortelli, della lettera a Giovanni Aurispa, di quella a Ludovico Trevisano. Ma proprio stabilite saldamente queste basi, il discorso è diventato via via più ricco e complesso, perché di quest'opera noi abbiamo visto le radici in una situazione storico-politica, la corte napoletana, diciamo meglio la corte aragonese di Napoli, e abbiamo visto come da queste circostanze storico-politiche il discorso si sia venuto allargando man mano che l'opera si rivolgeva a mondi e personaggi diversi. In questo senso il libro, il libretto del Valla diventa, per così dire, la spia, la pietra di confronto e di paragone di tutta una serie di atteggiamenti psicologici e culturali. Il ricordo che ha voluto con molta finezza darci alla fine della traduzione in boemo dell'opera del Valla è proprio la indicazione conclusiva, vorrei dire la pietra finale di una diffusione, di una propagazione di un'opera che non è stata un'opera qualsiasi, ma che giungeva via via provocando reazioni che potevano essere letterarie, filologiche, storiche, ma lo abbiamo visto alla fine, religiose. La parte finale è quella che ci mostra e che in un certo senso ha introdotto nel nostro seminario un elemento che fino a questo momento era rimasto non naturalmente mai estraneo, ma non presente, cioè come questi fermenti suscitati dalla cultura umanistica possano essere diventati in circostanze e luoghi e situazioni spirituali precise anche stimoli di prese di coscienza religiose. Hutten, Lutero, Zwingli non sono personaggi che noi possiamo escludere da un quadro dell'umanesimo e soprattutto da un quadro dell'umanesimo tedesco. E quindi, come voi vedete, il discorso iniziale ci si è venuto sempre più allargando e credo che dovrà provocare in più di uno di voi indubbiamente dei motivi, cominciare da me che vi parlo, dei motivi di riflessione e ripensamento. Credo che, posso dire, probabilmente quasi tutti noi abbiamo letto il libretto del Valla, non tutti noi abbiamo avuto il piacere di poter ricavare da questo libretto tutte le considerazioni e le indicazioni che ci sono venute dal dottor Sets, specialmente la parte, vero, io addito alla riflessione soprattutto di noi italiani, la parte che riguarda l'umanesimo tedesco e come esso abbia reagito in maniera molteplice ma sempre vivace a questa opera e come in un certo senso se ne sia diversamente e in varie forme appropriato. Ci troviamo cioè di fronte ad una relazione di estrema ricchezza, il panorama non piccolo, ma direi ricco ed articolato, un panorama visto molto dall'alto che ci permette quindi di abbracciare un orizzonte molto largo. Io spero che dopo un brevissimo intervallo, scusatemi, è vero, l'anno scorso mi dissero che ero Torquemada, perché riducevo gli intervalli al minimo. Oggi lo sarò una volta tanto, ma perché non vorrei togliere al dottor Sets il diciamo così, il gusto che hanno gli stessi di una discussione. Quindi, per piacere, veramente sono, salvo se i miei occhiali mi permettono di vedere bene, siamo alle 11:05, proprio vi pregherei vivamente fra 10 minuti di essere in sala. Non kam auf Donatio Salvini zu sprechen. Und da wollte ich fragen, ob Sie uns etwas über den Text sagen können, der Waller vorlag. Herr Fuhrmann hat damals uns gesagt, er Waller hätte eine sehr schlechte Ausgabe, einen sehr schlechten Text der Donatio Constantini gehabt. Das ist meine Frage. Und das zweite sind zwei bibliografische Ergänzungen, die Sie selbstverständlich, also die Sie natürlich kennen, die aber vielleicht die Hörer interessieren könnten. Herr Eisewein, der Leiter des Humanistischen Forschungsinstituts in Lovania, Löwen in Belgien, beschäftigt sich ja mit den Eleganzien und der hat also auch eine reiche Übersicht jetzt über die vorhandenen Handschriften und der wird also in gewisser Zeit etwas darüber publizieren, sodass wir dann sicher über die Eleganzien besser unterrichtet sind, als das heute der Fall ist. Er hat uns schon bei einer Tagung der Senatskommission für Humanismusforschung einiges aus diesem Schatz nicht wahr, sehen lassen. Und ein letztes, es gibt eine Münchner Dissertation von einer Dame, seit berühmt hervorgehoben, Barbara Gerl, nicht wahr, die über Waller eine Dissertation geschrieben hat, wo sie, man kann allerhand zu dieser Dissertation sagen, ich wollte nur sagen, den rhetorischen Gesichtspunkt Waller als Rhetor nicht wahr in den Vordergrund stellt. Und Sie hatten ja eben auch gesagt, dass man diese Schrift über die konstantinische Schenkung von der Rhetorik her interpretieren soll, dass sie eine Oratio im Sinne der rhetorischen Vorschrift, das haben wir von Exordium nicht wahr, bis zur Peroratio das Ganze durchgespielt. Und es ist also ganz offensichtlich, dass an dieser Charakterisierung Wallers als Rhetor, die nun Frau Gerl bei den meisten Schriften durchführt, die philosophischen Konsequenzen, die sie für den Humanismus daraus zieht, die teile ich nicht in toto. Ich wollte nur auf die Schrift aufmerksam machen. Sie ist im Fink Verlag in dieser Reihe erschienen, die das Institut für humanistische Geistesgeschichte in München, das Herr Krassi geleitet hatten, das jetzt ein Philosoph, ich glaube Otto weiterleitet. Also das nur als biografische Ergänzung. Und die Frage an Sie ist, welchen Text der Donatio hat Waller vor sich gehabt? Das lässt sich also ziemlich leicht beantworten. Zunächst einmal beschränkt es sich ja auf die Textform im Dekret Gratian. Er hat also eine Dekrethandschrift offensichtlich benutzt. Und es gibt nun vom Dekret Gratian keine kritische Edition. Insofern kann man den Text bei Waller nicht einer bestimmten Handschrift zuordnen. Aber wenn man die Edition von Friedberg nimmt, dann gibt es bei ihm eine Gruppe CDF. Und Wallers Text gehört in die Nähe dieser Gruppe. Also es ist tatsächlich auch vom textlichen Befund her eindeutig, und nicht nur von der Art zu argumentieren, dass er den Text im Dekret eine Dekrethandschrift benutzt hat. Nur das Typische, wenn man so will, ist, dass er diesen Text in dieser verderbten Form nimmt, wie er ist. Er hat nämlich sonst sich ja auch textkritisch bemüht. Er hat ja nicht einfach Texte, die er vorfand, so übernommen, wie sie gerade vor ihm liegen. Er hat auch zum Dekret Gratians in einem anderen Zusammenhang eine Konjektur vorgebracht, und zwar geht das um das apostolische Glaubensbekenntnis, um die Lesart von Secundum und Secundo im Dekret Gratians, wo er also seine Handschrift nimmt und die Lesart, die er in seiner Handschrift hat, zur Diskussion stellt und sogar die Abänderung der anderen, seiner Meinung nach fehlerhaften Gratianschriften gefordert hat. Aber in diesem Fall, man kommt zu dem Constantini, nimmt er den Text, so verderbt wie er ist, ja, ich möchte sogar behaupten, er ist froh, dass er so verderbt ist. Denn je verderbter er sprachlich ist, umso besser lässt sich argumentieren. Genau. Und dann kann er sagen, ja, hier kommen Wörter vor, die kenne ich überhaupt nicht, nicht wahr? Was sprichst du denn da für Latein, nicht wahr? Oder in welchen Bereichen bewegst du dich, nicht wahr? Wenn er erstmal anfinge, oder sagen wir so, wenn es sich um eine Fälschung handelt, ist Textkritik sozusagen unstatthaft. Nicht? Denn es ist ja nichts Originales herzustellen. Keine richtige Form, weil das Ganze in sich fehlerhaft ist. Also nehme ich es in seiner fehlerhaftesten Form und kann dann umso mehr dagegen wettern. Vielen Dank, ja. Ich wollte das noch mal darstellen, weil das ja ein Paradox ist. Das ist die Idee. Zwei Sachen, zwei Fragen. Ein Weg von Ihnen verfolgen. Es ist in Köln eine Dissertation angefertigt worden über den Bologneser Juristen Borgia Vasara. Kleiner Mann, der aber viel geschrieben hat und noch mehr verliert. Borgia Vasara hat unter anderem sich auch mit der Durante Costantini beschäftigt. Wir haben nicht viel über ihn sammeln können. Das heißt, es gibt ein Verzeichnis seiner Werke, die haben wir nicht alle identifizieren können. Ist Ihnen etwas über seine Beschäftigung mit der Durante Costantini bekannt? Also die Zahl der Juristen, die sich da wieder mit befasst haben, ist so groß. Ich habe als Ausgangspunkt damals genommen das Buch von Maffei, der im Anhang die mittelalterliche Diskussion auch weiterführt bei den Humanisten und der sich selbst schon sehr kurz nur damit befassen konnte, wie nun bei diesen späten Juristen die Diskussion wieder auflebt. Und es mag sein, dass meine Auswahl zufällig ist. Aber diesem Namen bin ich nicht nachgegangen. Auf jeden Fall scheint die Institution in den Akten der Mainzer Akademie zu bekommen, bestimmt ein Exemplar. Und wenn Ihnen etwas einfällt, bitte ich um Mitteilung, da ich über denselben Kerl weiterarbeiten lasse. Die zweite Frage ist, es war auch erfreut, den Namen Nietzsche von Husen zu hören. Ja. Theorie zu sehen. Zu bemerken, dass er solche Interessen hatte und nicht nur Sammler schreiben konnte. Ich weiß nicht viel über Dietrich von Husen und konnte auch nicht viel über ihn sammeln, außer seiner Verse. Können Sie mir etwas sagen über seine Beschäftigung mit Schriften in der Art von Wahl oder mit händigen humanistischen Traktaten, moralischen Schriften? Nein. Denn der Hinweis. Nein, das ist eben nur eine Briefstelle aus dem Briefwechsel von Celtis, wo also sozusagen als Postskriptum steht, ich hätte gern diese Schrift des Lorenzo Valla, die möchte ich gern lesen, das ist alles. Es war also von daher auch kein Anlass gegeben, da weiter zu forschen, zumal andere jetzt dann stärker befasst haben. Also das ist alles, ist keine mehr, kann ich Ihnen da nicht sagen. Genau. Ora qualche altra domanda? Prego. Professor, Ihr Vortrag war ganz wunderbar und für mich im Großen und Ganzen sehr überzeugend. Ich habe nur eine kleine Frage zum Brief an Kardinal Ludovico Trevisano auf Seite 2. Was Wahler da sagt, verzeihen Sie mir bitte die sehr naive Frage, aber was er da sagt, erinnert mich an einige gewisse moderne Politiker, die ich hier vielleicht nicht nennen soll. Aber was Sie sagen, ich habe nichts gegen diesen Mann, nicht wahr? Ich bin nur auf der Suche nach der Wahrheit. Und dann zitiert er die Bibel. Das tun wenigstens bei uns in den USA die allerschlimmsten Politiker. Ja, es ist Frage nach der Glaubwürdigkeit. Nicht? Nur von diesen Briefen. Die anderen Zeugnisse sind ganz überzeugend durch die Mitte. Ja, ich meine, man kann das letztlich nur beurteilen und eben für wahr und überzeugend halten oder nicht, wenn man das mit anderen Zeugnissen sieht. Aber wenn man ständig diese Überzeugung vorgetragen bekommt, ständig ähnliche Formulierungen, dann bleibt einem letztlich gar nichts anderes übrig, als das als Überzeugung Wallers anzunehmen. Und verstehen Sie, vielleicht kann man es erklären eben auch von der Übersteigerung in der Argumentation. Nicht die Übersteigerung im Anspruch ist ja letztlich dann eine Parallele zu der Übersteigerung der Folgerungen und seiner Argumentation. Aber ich meine, das muss jeder selbst entscheiden, ob er das für glaubwürdig hält oder ob das nur eine Maske ist. Nicht wahr? Das wäre durchaus möglich, nicht wahr? Wenn er sich schon verteidigen muss, dann greife ich zu der Bibel. Das ist die beste Art der Verteidigung. Hm? Ja, mit einem Kardinal. Mit einem Kardinal, ja. Aber darin steckt eigentlich ein typischer Zug der holistischen Methode, dass man mit einem Hand was gibt und dann zurücknimmt. Und gut, also ich kaufe mir gerne auch, dass es mit der aktuellen Frage des Lontinischen Konzils, also Papstkonzil, mit der Frage hat die Schrift auch nichts zu tun. Und also wenn Sie gewisse Interpretationen, also die herkömmliche aus deutschen Zeit Interpretationen, das ist eigentlich als Stück der aragonesischen Politik beabsichtigt wurde. Also wenn Sie das etwas begrenzen wollen, kann ich auch gut einsehen. Aber was wollte er denn dort mit der Schrift? Also das begegnet man nicht nur bei dem, aber auch bei Platina und auch bei Erasmus. Also das ist eigentlich einer der reichsten Tricks des ganzen humanistischen Krempel, dass man was sagt und was weitgehende Konsequenzen hat und dann sagt, ja, ich wollte nur diese theologische Bemerkung anfordern, aber also von dieser Theologie reicht man denn in moralischen, politischen und historischen Konsequenzen hinein. Und wenn man denn wieder mit den Konsequenzen konfrontiert wird, kann man sagen, ja, ich habe nur meinen Trieb gemacht. Ich meine, also, er macht ja keinen Zurückzieher. Was? Er macht ja keinen Zurückzieher. Er nimmt ja nicht. Er zieht nicht zurück. Ja. Aber man muss denn doch fragen, also in Anbetracht dieser humanistischen Methode, ist es denn für uns, glaube ich, immer noch die Frage, was wollte er mit dieser Schrift? Also, ich kann es wirklich kaum, und ich glaube auch, also der Zippel hat in seiner Analyse von Wallers Karriereablauf auch etwas bewiesen. Das ist, dass er immer in gewissen politischen Anlässen gearbeitet hat. Also ich kann wirklich nicht so stark glauben, dass es nicht etwa zusammen mit der politischen Politik zusammenhängt. Überraschend muss es auch wirken, dass 10 Jahre später gerade Waller zum wirklichen Hof eingeladen wurde. Ja, das ist überraschend, wenn Sie es eben mit der Politik in Verbindung setzen. Dann ist es überraschend. Aufgrund der Schrift wäre es überraschend, dass er 10 Jahre später... Nicht wahr? Das sind ja doch zu dieser Meinung, die eben besonders im 19. Jahrhundert vertreten wurde, gehört ja auch dazu, dass man sagt, einmal... Er stellt sich in den Dienst des Königs, also ein Handlanger der Politik. Und wer das tut, kann nur ein charakterloser Mensch sein. Und wie charakterlos er ist, zeigt sich daran, dass er ohne Skrupel später in den Dienst der Päpste tritt. Das ist die Abrundung dieser Meinung, die ich nicht teile. Sondern ich sehe das ganz anders, dass sich Waller sein ganzes Leben hindurch um eine Stellung im Dienst der Päpste bemüht hat. Da gibt es verschiedene Anläufe. Das hat er in jungen Jahren gemacht. Dann ist er eben nach Norditalien gegangen. Dann als der Wechsel im Pontifikat war, als Eugen IV. Das ein Amt antrat, da war sein erster Weg wieder zum Papst, wieder ein erneuter Versuch. Und er hat damals dem Papst Eugen von seinem Werk De Voluptate das dritte Buch in einer überarbeiteten Fassung gegeben, sozusagen als Beleg für das, was er kann und was er im Dienst des Papstes weiter leisten könnte, ausgerechnet von dem Werk, das ja so verschrien wird als ein Werk des Aphorismus, des antichristlichen Werkes. Und in dem Brief, mit dem er sich damals an Papst Eugen gewendet hat, da betont er auch sein rhetorisches Anliegen, seine Aufgabe als Orator im Dienste der Kirche. Und für mich ist der Aufenthalt bei Alfonso im Grunde nicht mehr als wiederum ein Ausweg, weil auch diesmal seine Bemühungen nicht zum Ziel geführt haben. Nicht wahr? Dann fand er eben einen Mäzen in König Alfonso. Und er hat sich sicherlich nicht beklagen können in seiner Stellung, denn er hatte eine sehr geachtete Stellung, die wiederum mit Politik nichts zu tun hatte. Er konnte sich mit seinen Werken befassen, er konnte sich mit Livius befassen. Wenn er von Neapel weggegangen ist, dann sicherlich auch wegen der Streitereien, die sich da mit Fazio und mit Panormita ergeben haben, aber letztlich auch, meine ich, weil sein Ziel gerichtet war auf einen Dienst in der päpstlichen Kurie. Denn gleich nach dem Friedensschluss von 1443 hat er wieder die Verbindungen zu Rom geknüpft. Er hat so bald wie möglich eine Reise nach Rom gemacht, er hat Empfehlungsschreiben mitbekommen und es hat halt noch Jahre gedauert, bis er seinen Posten bekam, wegen der Animositäten, die dort herrschten. Aber das war letztlich sein Ziel. Und das lässt sich ja nicht nur biografisch nachzeichnen, sondern auch erklären. Denn man spricht immer davon, dass er das Papsttum angreift, insbesondere mit dieser Schrift. Er hat ja auf der anderen Seite dem Papsttum eine kulturelle Rolle zuerkannt, wie kaum ein anderer. Dass eben die Kirche als Institution ja Garant war und ist für das Weiterleben der lateinischen Sprache. Und seine Aussage, nicht wahr, dass dort, dass die Religion und die lateinische Sprache zusammenwohnen, das läuft jedoch auch alles wieder zusammen in der päpstlichen Kurie. Und insofern kann man auch von seiner Grundanschauung, von seinen Überzeugungen her, dieses Bemühen durchaus erklären. Es hat also meiner Meinung nach mit Opportunismus gar nichts zu tun. Na, das habe ich nicht gemeint, aber die Frage bleibt immer noch unbeantwortet. Wozu die Schrift? Vielleicht können Sie die Frage nicht beantworten. Nicht wahr? Ich habe ja versucht zu zeigen, dass es letztlich ja nur zu erklären ist aus diesen weitreichenden Folgerungen, die Valla zieht und die nicht unbedingt jeder nachvollziehen kann. Die Parallele zu dieser Rede über das Königreich von Neapel, denn ich weiß, diese Frage, wie man das Königreich zu benennen hat, ja, das könnte man ja in einem Gespräch mal klären. Oder das war für Valla auch nicht neu, denn ich meine, es ist ein Zufall, aber in dieser Schrift spricht er auch vom Königreich von Neapel. Und zwar in einer Formulierung, in einer Benennung, wie er sie vorschlägt. Aber erst 1442, nachdem es also akut geworden war, nachdem die Frage aktuell geworden war, sieht er sich veranlasst, daraus eine wirklich umfangreiche Rede zu machen und an den König zu appellieren, doch die richtige Benennung zu übernehmen. Das ist im Grunde eine sprechende Parallele, finde ich. Ja, könnte ich zu Ihrer Unterstützung nicht sagen, dass es sich um ein wissenschaftlich-historisch-philologisches Interesse handelt. Ich meine, wir beschäftigen uns ja auch mit allen möglichen Dingen, ohne dass wir damit also einen politischen Zweck verknüpfen und aus einer bestimmten Situation heraus können wir, siehe Unionskonzil in Florenz, eine Anregung bekommen, nun mal überhaupt über irgendetwas nachzudenken, ohne dass das nachher einem ganz bestimmten praktischen Zweck dienen muss. Ich sage rein abstrakt in der Theorie. Also könnte man ja doch Valla, der ja wirklich ausgesprochen philologische Interessen gehabt hat, also auch ein philologisches Interesse an der Aufklärung einer solchen Fälschung, und zwar eines falschen Textes mit Fehlern allen möglichen, auch als Motiv das unterlegen. Das ist das eine Motiv und das zweite ist eben tatsächlich, wie ich meine, die Verbindung auf dem Konzil. Und um das weiter auszuführen, Herr Professor Buck, man muss ja sagen, dass er sich nicht nur mit dieser Fälschung befasst hat, sondern ja, man kann einen ganzen Katalog zusammenstellen, Paulus, wo er, Seneca, genau, das ist das schönste Beispiel. Ja, das Königreich, nicht? Paulus Seneca. Ja, er hat den Briefwechsel zwischen Paulus und Seneca, den hat er kritisch untersucht. Ja. Nur, wir haben das nicht mehr. Nicht? Ja. Es gibt nur einen Hinweis in Adige Opere. Aber das ist ja durchaus eine Parallele. Aber der praktische Zweck passt ja auch gar nicht schlecht hinein, denn er schreibt doch eine Geschichte, zwar vom Vater von Alfonso, ja, Friedrich, mehr, wo man zwar sagt, das ist so gelegen, das macht das so nebenbei, was wieder gut passt, dass er das Päpstliche eigentlich anstrebt. Ja. Ja. Aber auf der anderen Seite geht es ihm um sozusagen die Erhöhung des Königreiches Sizilien, das ja päpstliches Lehen war. Man darf ja nicht vergessen, dass in der konstantinischen Schenkung die Inseln und die Inseln ausdrücklich genannt dem Papst unterstellt waren. Und von daher kommt eben die zweimalige Erwähnung. Das wäre eine Antwort auf Ihre Frage auch für den aktuellen Anlass der Schrift. Wenn er die Erhöhung des Königreiches Sizilien, wenn man es jetzt so nennt, im Ganzen anstrebt, dann ist ein Angriff auf diese Schenkung natürlich ein Argument dafür. Das spielt also sicherlich mit rein. C'è un problema grosso, è il momento in cui devono scegliere, lei lo ha ricordato all'inizio, in cui bisogna scegliere fra due dinastie. E allora la decisione del Papa poteva essere estremamente negativa per Alfonso. E allora il porre in rilievo, siccome adesso accennava il professor Schwillinger, io lo ripeto anche un po' per i nostri giovani italiani che forse nel discorso un po' veloce hanno potuto non seguire del tutto, c'è il problema della alta sovranità del Papa sul Regno di Sicilia. Ed è importante che tra 400 e 500 il problema ha avuto numerosissime discussioni, perché c'è stato il problema degli Angiò e degli Aragona nel 440-42, ma poi c'è stato il successivo problema alla fine del 400 tra la monarchia spagnola e la monarchia francese, con tutta una serie di problemi e di polemiche che accenno soltanto nella Napoli aragonese, dove una parte dei napoletani difendeva i diritti del re di Francia. Quindi ci sono problemi giuridici connessi con problemi di feudalità ecclesiastica. In un mondo del genere, la donazione di Costantino era una... lei domandava in Vozzu perché scrive, è vero, Lorenzo Valla un'opera del genere. C'è indubbiamente anche un fine squisitamente e precisamente politico: eliminare le donazioni che da Costantino in poi sono state date alla Chiesa. C'è qui, lei lo ha posto in rilievo precedentemente, lei ha posto in rilievo come sesto punto, come quinto punto, che de corunda maliorum Caesarum vel simulata vel frivola donazione, ubi ex abundanti ad inciam si silvestre possedisset, eccetera. C'è tutto il problema delle donazioni imperiali o cosiddette donazioni imperiali al Papa. Quindi è un problema squisitamente politico all'interno di un problema specifico. Sicher, das gehört mit zu dem Hintergrund, nur möchte ich, dass das nicht allzu sehr betont wird, denn das Königreich Neapel wird als Beispiel angeführt, sicherlich, weil das Beispiel eben von seiner Umgebung her vertraut war und natürlich von dieser ganzen Diskussion. Aber es wird das besondere Verhältnis zum Papsttum nicht näher ausgeführt. Es ist wirklich nur ein Beispiel unter vielen. Zum anderen, wenn man also jetzt wieder in die Gefahr gerät, es zu politisieren, König Alfonso hatte ja gar nichts dagegen, gegen eine Belehnung. Ja, aber man muss natürlich zeitlich bestimmen, was ein solch, das ist, als er besiegt hat, hatte keine Hindernisse gegen die Belehnung, weil er besiegt hat. Aber vorher, als die Situation noch unbestimmt war, es war noch wichtiger, eine solche Waffe in der Hand zu haben. Und was diese Formulierung angeht, die Sie da zitiert haben, also die Anspielung auf die Schenkung späterer Kaiser, das formuliert er sehr umfassend. In Wirklichkeit geht er ja wiederum nur auf ein Beispiel ein. Vielleicht zwei, wenn man also die Krönung Sigismunds noch dazu nimmt. Und dieses eine Beispiel ist das Pactum Ludovicianum, also von Ludwig dem Frommen. Und warum geht er auf dieses Beispiel ein? Weil das eben genau wie das Constitutum Constantini wiederum Eingang gefunden hat in das Dekret Gratians. Das ist also, ja, glaube ich, auch wieder das Hauptmotiv, dass er sich mit dieser Schenkung befasst. Ja, aber non so più in che lingua parlo. Dunque, sì, ma proprio per questo vorrei dire, proprio per questo è importante, perché nel decreto di Graziano Lorenzo Valla colpisce uno dei pilastri del diritto canonico. Ed è non è casuale che lui scelga dei pilastri, un pilastro del diritto canonico, per contestare il diritto del Papa, cioè il diritto generale relativo poi ad un fatto particolare. Vielleicht kann man sich auf folgende Formulierung einigen, dass die Schrift wesentlich politischer hätte ausgewertet werden können, als Waller selbst es tut. Sì, sì, sì. Allora, qualche altro problema, guardate che ce ne sono ancora tantissimi, quindi per favore. Ecco. Abbiamo ancora tempo, quindi state tranquilli, quando è il momento, purtroppo c'è anche il professor Sottini. Sì, ma io... Il professor Spiedinger ha già detto, il professor Spiedinger facendo riferimento alle storie Ferdinandi ha più o meno detto quello che volevo dire. Insomma, a me pare che il carattere politico delle storie Ferdinandi a difesa della casa dei Trastamaras sia evidentissimo. Waller fa una introduzione di carattere storico teoretico sul valore della storia, eccetera, e poi ci mette sul piatto un livello storico a difesa di questa nuova dinastia sulla cui legittimità si può se non altro discutere, e anche sui modi come Ferdinando di Antequera si è impossessato delle colonne aragonesi. Infatti in pratica hanno fatto fuori uno dopo l'altro tutti i concorrenti, dal conte di Urgel fino ai magistrati della città di Valenza. E per conto mio è una disgrazia che l'edizione appena uscita sia solo filologica e non storica. Cioè, Besomi ci ha dato una nuova edizione della storia Ferdinandi di Saragogna, e è molto bella. Purtroppo è fatta da un filologo, senza note storiche. Perché se sottoponiamo questo testo ad un'analisi storica, penso che ne troveremo delle belle. Ich wollte eben anspielen, nachher, ob ich doch ein politisches Moment nicht indirekt wenigstens vorhanden ist. Also, ich meine, Sie müssen einfach meine Position verstehen. Ich stehe gegenüber dem allgemeinen Urteil, das ist eine extrem politische Schrift. Fragt man nach der Begründung. Busoni si chiama questo. Besomi. Un ticinese di. Nella Zurigo. No, Padova. A Padova. Però dobbiamo chiederlo. Sì, se si potesse dire a Villanovic che ce lo porti, ce ne porti qualche copia qui, perché è uscito da un anno ormai. Io l'ho avuto in mano già un anno fa. Penso di avere più belli ancora. Io sono stato suo protettore nella Fondazione Svizzera per di Besomi. È un ticinese. Purtroppo è un'edizione. Sì, è un ah, sì, ma allora, adesso senza fare rimproveri al Thesaurus Mundi, ma è la caratteristica del Thesaurus Mundi un po'. Sì. E quindi non sempre. Le accenti buddhisi bene, mi dispiace di aver incominciato questo discorso. No, ma non è mica una polemica. Noi siamo italiani, la geografia della Spagna è molto difficile. Quando troviamo un. È il nome spagnolo è un errore nel quale sono caduto io una volta. Conosco perfettamente le insidie della toponomastica spagnola, perché io ne ho indovinati una cinquantina, ma sul 51esimo sono caduto. Quindi proprio ave confitente non è. Episcopus Valentinus e Episcopus Palentinus sono due vescovi diversi. Sì, d'accordo. Beh, come è capitato una volta, però, per consolarci un momento, è capitato ad uno spagnolo, di scrivere a Lucca chiedendo delle informazioni su documenti dell'archivio di Lucca, e poveretto si era dimenticato che accanto all'Episcopus Lucensis, che è il vescovo di Lucca, esiste in Spagna il vescovo Lucensis, che però è Lugo di Galizia. Lugo. E questo era uno spagnolo, che ci possiamo confermare. Per favore, c'è qualche altro problema? Perché io volevo, a proposito del Valla, sentire la sua opinione su di un punto. Lei ha accennato più volte indirettamente al fatto che la donazione di Costantino è stata discussa e si è polemizzati a lungo nel Medioevo. Ora io vorrei notare che, non so se lei è d'accordo, questa è la mia, un po', non la mia obiezione o la mia domanda, proprio una richiesta di parere, sul fatto che la polemica del Valla, prescindendo dalle ragioni e dai discorsi che abbiamo fatto, mi segue in italiano? Prescindendo dai problemi e dalle discussioni politiche contingenti, è però importante dal punto di vista di una nuova metodologia della discussione dei testi. Se noi prendiamo tutte le polemiche contro la donazione di Costantino, le polemiche degli eretici, la polemica di Dante, la polemica di Giovanni dalle mani mozze, ancora la corte di Ottone III, sono tutte polemiche che nascono, diciamo così, ab externo, cioè l'imperatore aveva o non aveva il diritto di fare la donazione, il Papa aveva o non aveva il diritto di riceverla, la donazione era un fatto buono o cattivo, non so, la famosa leggenda della voce che dice, è vero, odie fusum est venenum in ecclesia Dei, ma non affrontano il problema del testo che viene recepito così com'è. È interessante che con Lorenzo Valla, diciamo sostanzialmente, questa impostazione medievale è messa da parte ed emerge invece, se ben capisco, emerge invece questa nuova impostazione metodologica, la filologia, la storia, i criteri concreti del testo, cioè usciamo dagli elementi esterni per entrare negli elementi interni al testo. Questo mi sembra sia una novità ed è importante che questa novità sia appunto dell'umanesimo. Vielen Dank, dass Sie das betonen. Das hätte natürlich, wenn man von der konstantinischen Schenkung, von der Diskussion ausgegangen wäre, sehr viel stärker herausgestellt werden müssen. Es ist in der Tat ja rein äußerlich, aber dann auch typisch, dass Valla der Erste ist, der sich mit dem Text als solchem befasst und nicht in irgendeinem anderen, weit gespannten Zusammenhang auf die konstantinische Schenkung zu sprechen kommt. Ich war wie noch Nikolaus von Kues. Er befasst sich ja nicht vorrangig damit, sondern er schreibt eben ein umfassendes Buch über das Verhältnis der verschiedenen Gewalten und kommt unter anderem eben auch nicht daran vorbei, sich Klarheit zu verschaffen, was es denn nun mit diesem Dokument auf sich hat. Und Valla ist der Erste, der eben den Text als solchen in den Mittelpunkt stellt, der die Diskussion des Mittelalters sicherlich gekannt hat. In einigen Stellen lässt sich das zeigen. Aber die hat ihn von der Art und Weise her überhaupt nicht interessiert, sondern ihm geht es dann tatsächlich um die kritische Untersuchung dieses Textes. E questo direi è in fondo il metodo che la filologia umanistica introduce. Qui voi avete, diciamo così, l'inizio di una impostazione anche mentale diversa. Cioè il testo non è qualche cosa che si discute dal di fuori, ma è qualche cosa che bisogna rivivere dal di dentro. Nur muss man, wenn man dieses Neue betont, und manchmal ist das ja eben auch schon als sozusagen gleichsam modernes Produkt angesprochen werden, muss man natürlich auch zeigen, wo die Grenzen sind. Valla geht philologisch an die Sache heran, historisch im Grunde überhaupt nicht. Denn was bei ihm die historischen Abschnitte sind, das sind rhetorisch-historische Abschnitte. Das könnte auch ein ganz anderer Kaiser sein, das ist ganz allgemein formuliert. Und ihn interessiert zum Beispiel überhaupt nicht die Frage, wer denn nun dieses Produkt gefälscht hat, von wann das stammt. Er prüft die Sprache, ob sie mit der behaupteten Zeit und mit der Entstehung, mit dem sachlichen Zusammenhang übereinstimmt. Aber er fragt nicht, was man denn nun aus dem Wortlaut, wie er überliefert ist, an anderen historischen Folgerungen ziehen könnte. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Sì, sono naturalmente sono i limiti della, dell'inizio di una metodologia nuova, ma è interessante che in Vaura questa metodologia nuova ci sia. Cioè, voi state vedendo che si costruisce lentamente questo umanesimo che noi abbiamo visto ieri quando abbiamo parlato dell'economica, che si pone dei problemi di una maturità e di una coscienza, sia pure abbiamo visto un po' limitata a Firenze, regolata con Firenze, eccetera. E dall'altra parte noi vediamo che sul piano filologico emerge una coscienza nuova. Io guardo l'orologio e purtroppo, dico proprio sinceramente, purtroppo dobbiamo chiudere la discussione. Ci sarebbe ancora tempo per una domanda. Io volevo soltanto sottolineare una cosa, siccome lei parlava adesso del Valla come filologo. Il punto di partenza, nonostante che tutto fosse diverso qui Bruni, qui Valla, ma il punto di partenza è sempre la filologia. E il punto d'arrivo è un punto molto concreto. Ecco, qui i problemi della società fiorentina e d'altra parte c'è il papato, il dominio della Chiesa. Ecco, questo è interessante, l'osservazione che adesso faceva il dottor Goldbrunner, è interessante perché c'è nelle interpretazioni attuali dell'umanesimo, c'è una... Da parte di alcuni, soprattutto alcuni storici della vita sociale ed economica, c'è la tendenza a fare degli umanisti un po' degli esornatori, dei decoratori di una società. E invece mi pare che dai nostri discorsi, che sono finora, e come studioso non ho che da esserne felice, che sono sempre estremamente concreti e puntuali, noi vediamo che ci potranno essere anche ambizioni personali. Adesso sentivamo del Valla che ha aspirato a queste dignità da parte dei pontefici, ci possono essere interessi, ambizioni personali, ma c'è anche una concretezza. Questa filologia non è astratta, non è diretta, non ha nessuna direzione, ma nasce all'interno di una vita e di una cultura, il che vuol dire che questa filologia, diciamolo pure, è nelle mani di chi l'adopera un'arma. Cioè noi ci troviamo di fronte ad una cultura che è più viva di quella che normalmente sembra, perlomeno dai libri che noi vediamo qualche volta correrci fra le mani. E direi che è uno dei punti del nostro seminario che vale la pena di sottolineare, vero? Dai vari discorsi, che da molte direzioni, che siano quelle della grammatica, che siano quelle della vita sociale ed economica, che siano la donazione di Costantino, però mi pare che siano sempre dei problemi e degli argomenti concreti. Cioè questi umanisti sono in realtà al di là delle personali vanità, ambizioni, non facciamole degli dèi, erano degli uomini come noi, e vorrei sapere chi di noi non ha ambizioni o non ha problemi anche particolari. E allora, però vivono concretamente una loro esistenza. Credo che è un punto che vale la pena anche un pochino oggi, soprattutto dopo la ricchezza di dati che ci è stata offerta, vale la pena di sottolineare. E io vorrei sottolineare, scusatemi, visto che non è venuto fuori alla discussione, mi concedo due minuti di trattenervi ancora. Io credo che valga la pena di ricordare l'importanza delle ultime osservazioni. L'ho detto concludendo un pochino la mia sintesi, ma credo che valga la pena ancora di sottolineare l'importanza che in un contesto che non è più quello politico-culturale, politico-sociale del primo Quattrocento italiano, ma che è invece quello della pre-riforma e della riforma, è venuta ad avere l'opera del Valla. Io ritengo che voi abbiate letto con tutta l'attenzione la prefazione di Hutten al De Donazione Costantini, ed è una prefazione che vale la pena di rileggere attentissimamente, perché vi mostra quali sono gli humus anche spirituali, le prese di coscienze, nel caso di Hutten individuale, ma Hutten non è un isolato, non è un uomo che vive, abbiamo sentito proprio dal dottor Setz in quali rapporti culturali e con il resto del mondo tedesco, e quindi questa sua prefazione è espressione di un individuo, ma nello stesso tempo anche coscienza non solitaria di un problema e di un rapporto verso il papato. Il dottor Setz ci ha ricordato come questo scritto sia servito per esempio a Lutero per la immagine del Papa Anticristo, e qui voi vi trovate di fronte ad una delle più interessanti, come dire, continuazioni medievali in mondo riformato, e dove si inseriscono a un certo momento i dati che vengono offerti dalla cultura umanistica. Cioè voi vedete come questo mondo dell'umanesimo italiano che passa nell'umanesimo e nella cultura tedesca e a un certo punto diventa fermento anche religioso. Cioè l'umanesimo non è soltanto, quello volevo un po' dire rimanendo nell'ambito del nostro seminario, ma cercando di vederne gli umori più vivi, l'umanesimo non è unicamente un fatto letterario, come troppe volte si ritorna a dire e si continua a dire, è in realtà una esperienza culturale in un ambiente vivo, in una società in fermento ed in trasformazione, e che quindi nella sua ricchezza finisce per fecondare e dare elementi nuovi nelle direzioni più diverse. Ripeto, il caso della Riforma e di Lutero mi sembra particolarmente interessante, e mi dispiace, questo adesso proprio per tempo, prego. Kann ich noch ein Wort sagen wegen Luther? Interessant ist ja, dass Luther sehr heftig, wie Sie betont haben, die konstantinische Schenkung angreift, aber gleichzeitig in seinem, also sagen wir aber, in seiner Schrift an den Adel der deutschen Nation den Kaiser auffordert, so wie Konstantin wieder einzugreifen. Es passt ganz dazu. Ja, es ist interessant als die doppelte Wirkung der Persönlichkeit des Konstantin. Il professor Schmidinger giustamente faceva notare come Costantino, nello stesso mondo culturale e nella stessa personalità come Lutero, da una parte, in quanto falsa donazione, offre arma a Lutero contro il Papa Anticristo. La donazione di Costantino è uno dei momenti in cui si inizia la prigionia babilonica, eccetera, e dall'altra invece, in quanto il primo imperatore che crea un rapporto con il papato, diventa, nel discorso alla nobiltà tedesca, viene chiamato, diciamo così, a dare una mano in questo rinnovamento spirituale della Germania. Vi accorgete che l'umanesimo diventa in questo modo un crocevia della cultura non solo italiana ma europea. Mi dispiace, ripeto, che il Madonna di Campiglio ci attende e quindi dobbiamo concludere la nostra discussione. Permettetemi solo di ripetere credo, al dottor Fels, il nostro ringraziamento più vivo per questo panorama ricchissimo che sono sicuro darà, poi offrirà a tutti, materia di ripensamento e di discussione anche probabilmente nelle stesse giornate che vengono. Applauso speciale. Ja, ich weiß natürlich, dass es das Innerste getroffen hat.